Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fortsetzung.tv Game of Thrones Besprechung. Ein bisschen später als vielleicht alle anderen, aber wir glauben, dass diese kalmierenden 1,5 Wochen dazwischen ganz gut tun für unser Gespräch und auch überhaupt für das Verarbeiten der Serie. Ich stelle einfach mal kurz die eigentlich eh schon gewohnt traditionelle Runde vor. Als erstes haben wir, ich glaube, sie sitzt in Berlin, die Jenny. Hallo. Hallo. Wenn die Jenny irgendwas sagt, was ihr nicht versteht, dann liegt das daran, dass ihr eure Kopfhörer nicht richtig eingestellt habt. Dann haben wir den Simon. Hallo Simon. Hallo. Simon, ich nehme an, ich kann die Garantie abgeben, dass du mehr als 2 Sätze in den nächsten 6 Stunden sagen wirst. Ja, vielleicht werden es 3. Mal sehen. Wenn nicht, wird dich die neuseeländische Regierung einsperren. Und dann haben wir noch den Jens. Und der Jens wird uns jetzt dann noch erklären, warum Lena Headey, die für die beste aus dem Fensterschauleistung seit James Stewart, nicht nur ein 7-stelliges Gehalt, sondern auch einen Emmy verdient hat. Servus Jens. Namen, ja. Gut. Mein Name ist Harry List und ich streiche aus Prinzip keine Straßenköter mit abgerissenen Ohren. Gut. Ja. Das war's schon mit meiner Vorbereitung. Ab sofort ist offenes Panel. Kleine Aufwärmrunde. Best Season ever, um Emilia Clarke zu zitieren, oder nicht? Ladies first, Jenny. Das ist natürlich eine schwere Frage. Also ich würde das so einschätzen, dass nicht die Best Season ever ist, aber für mich ist es so ein bisschen, kurz gesagt, die Best Season von der Game of Thrones Iteration post-George R. R. Martin. Und die ich so ab dem Ende von Staffel 5 datiere. Dagegen ging es für mich arg bergab und mit der letzten Staffel kann ich mich am ehesten irgendwie anfreunden von den allen. Ja, das wäre mein kurzes Fazit. Okay, post George R. R. Martin. Jens, du bist der Buchexperte. Was genau heißt das und wo genau, welche Handlungsstränge? Ich glaube, 5. Staffel oder so. Was genau ist noch Buch und wann nicht? Und wann ist da wirklich dieser ganz glatte Schnitt? Kannst du das mal aufrollen für Leute wie mich, die Bücher aus Prinzip nicht lesen? Oha, also so einen ganz harten Schnitt kann man, glaube ich, nicht machen. Irgendwo um die Planung der 5. Staffel rum muss es halt die größere Konferenz gegeben haben, wo ihnen Martin alles erklärt hat, wie er die groben Striche denkt, um zum Finale zu kommen. Und teilweise konnten sie sich das wohl dann auch noch aus den Büchern aussuchen. Aha. Ja, irgendwie mussten sie es ja vereinfachen. Also da führte keinen Weg dran vorbei und die bekannten Sachen, großen Dinge wie Shireen, Scheiterhaufen und Hodor sind ja bekannt als noch Twists von Martin und einer aus der letzten Staffel jetzt eben, wo nicht ganz klar ist, ob es um das Erstechen von Dany geht oder um ihren Glockenbimmel spontanen Umschwung. Das haben sie noch nicht aufgeklärt, aber die Bilder, glaube ich, die wesentlichen Plot-Bilder, also sowas wie der Thron schmilzt, Dany tot, Bran König oder so und Jon nördlich der Mauer, ich glaube, die Punkte werden auch in den Büchern so auftauchen, nur die Herleitung fehlt fast komplett inzwischen. Also für Staffel 7 und 8 fehlt die charakterliche Herleitung einfach recht deutlich. Aber auch Simon kennt die Bücher und kann mich da, glaube ich, ergänzen. Genau, Simon, deine Einschätzung zu den Büchern und zur Staffel insgesamt? Also ich schließe mich auch Jens' Beobachtung an, natürlich, dass so die wesentlichen Plotpoints, die erreicht wurden, auch, denke ich, auch kommen werden. Nur der Weg ist ein anderer, aber das ist, finde ich, auch genau das, was Martin und D&D unterscheiden. Weil ich persönlich auch wirklich gerade immer noch nicht sehe, wie das in den Büchern tatsächlich passieren soll auf 2 Bücher. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er bei seiner Geschwindigkeit und bei dem Punkt, wo er jetzt ist, einfach nicht. Also ich glaube ja auch, dass die Bücher nicht fertig werden. Ich bin da ein bisschen pessimistisch vielleicht, aber ich denke, das nächste Buch wird noch kommen, aber dann wird's haarig. für George R. R. Martin, weil dieser Mann halt zu clever ist. Also der Serie wurde das die eigene Komplexität ja zum Verhängnis. Genauso wie Martin seine Cleverness zum Verhängnis wird, weil er einen Riesenfass aufgemacht hat und solche Verästelungen und Umwege geht, um zu seinem eigentlichen Punkt zu kommen, dass der Punkt, den er sich vielleicht mal am Anfang der Konzeption gedacht hatte, eigentlich nicht mehr erreichbar ist oder vielleicht auch nicht mehr zufriedenstellend sein wird. Und da haben halt die Serienmacher so ziemlich das Pragmatischste gemacht, was man machen kann. Einen deutlichen Cut und gesagt, wir laufen jetzt einfach aufs Ziel los, egal wie wir es erreichen. Und deswegen finde ich, zeigt die Staffel halt ganz groß die Schwächen und auch die Stärken von D&D und von Martin selber auf. Komplexität fehlt oder auch die Raffinesse fehlt, aber eine gewisse Kürzung oder ein gewisses drauf verzichten war nötig, um das ganze Biest von einer Erzählung überhaupt irgendwie noch zu einem Ende zu bringen. Mhm. Ich meine, wir wünschen ihm die beste Gesundheit und ein langes Leben, aber es könnte wirklich knapp werden bei dem Schreibtempo, ja? Ja, ich glaube einfach, dass er wirklich, ich habe das Gefühl, er prokrastiniert, indem er mehr schreibt. Indem er mehr Handlungsstränge aufmacht, mehr Figuren einführt und ja, und zwischendurch noch eine Geschichte der Targaryens und halt, keine Ahnung, ich meine, wie viele Blogbeiträge schreibt er pro Tag? Ich meine, das ist ja auch nicht gesund. Ja, die schreibt aber nicht alle selber und ich glaube, bei ihm kommt auch erschwerend hinzu, dass dieser ganze Star-Rummel um ihn herum, den gab es vorher einfach nicht, dass x von seinen Geschichten von allen möglichen Sendern adaptiert werden, er ständig in Verhandlungen steckt, dann Merchandise-Rechte, also der ist einfach nebenher mit so viel Zeug abgelenkt, dass es, ich glaube, deswegen kommt er einfach nicht so häufig zum Schreiben, wie er gerne würde. Und es hat auch, haben auch Fans schon statistisch ausgerechnet, dass eines der großen Probleme die Buchbindung ist, weil um das Winds of Winter überhaupt noch in einen Band gebunden zu kriegen, ist schon fast zu viel Material aus Dance of Dragons noch übrig, was da auch alles mit reinkommen muss. Also das lässt sich schon ausrechnen mit Kapiteln, die bereits vorab veröffentlicht worden sind, von denen man weiß, dass es sie gibt. Kommt so viel zusammen, dass das Winds of Winter eigentlich schon voll ist. Gut, aber er hat vor kurzem versprochen, dass es im Juli 2020 verfügbar sein wird. Und da gibt es irgendeine Convention in Neuseeland. Worldcon, ja. Und dort wird er das, also hat er gesagt, bis dahin ist es verfügbar und die Quellen, die ich gelesen habe, rechnen alle damit, was auch Sinn macht, dass es zu Weihnachten verfügbar ist, dass es jetzt eben in der Korrektur- und Printphase ist. Also Weihnachten ist vielleicht noch flexibel, aber ich würde ihm, ich glaube, dass es sich ausgeht bis Juli, nach allem, was wir wissen. Das wäre super. Hast du ja von seinem Blog, das hatte ich ja auch notiert, das glaube ich, das gleiche habe ich auch gelesen und das wäre super, aber ja, ich freue mich drauf. Ja. Gut. Er hat ja auch lange Zeit darauf verzichtet, irgendwelche Erscheinungstermine rauszugeben. Es hat halt beim Buch davor, beim Dance Dragons halt überhaupt nicht funktioniert und zu großen Enttäuschungen geführt. Deswegen bin ich ja auch immer ein bisschen skeptisch oder vorsichtig geworden. Er hat auch auf ein Cameo verzichtet in der 8. Staffel, dem ja nochmal angeboten worden ist, nachdem er aus dem ersten Piloten, der gedreht worden ist, aber er abgelehnt wurde, da trat er ja auch schon mal auf. Entdecken wir dann vielleicht in den Bonusmaterialien zur 8. Staffel oder der Extended Dingsbums, neu aufgelegt, was auch immer Edition, die irgendwann kommt. Ja, und das Dream of Spring danach dürfte auch schneller fertig werden, weil die Handlungsstränge ja und die Probleme mit Winds of Winter dann gelöst sein dürften. Ja gut, aber das ist natürlich sehr weite Spekulation, weil glaube nicht, dass er davon jetzt schon eine Seite geschrieben hat, oder? Also da muss er jetzt erst anfangen damit, wenn er so beschäftigt ist mit Promotion und Business-Zeugs und jetzt eben das Buch in Endproduktion ist. Schwer zu sagen. Also erste Versionen von irgendwelchen Kapiteln können da längst auch vorliegen, so wie bei dem Mercy-Kapitel zum Beispiel, was es zu Arya gibt, das so oft umgeschrieben worden ist. Also das hat er schon vor 20 Jahren in irgendeiner Form vorliegen gehabt und er hat jetzt halt als Vorabkapitel gibt es eine Veröffentlichung davon, aber die ist wahrscheinlich inzwischen auch nochmal überarbeitet worden. Also weiß der Geier, wie der Mann okay. das macht. Gut. Vielleicht hat das wie die J.K. Rowling gemacht und schon die letzte Seite oder das letzte Kapitel geschrieben und im Safe eingesperrt. Ja. J.K. Rowling natürlich ein gutes Stichwort, vielleicht kommen wir später noch auf sie, weil die ja auch unter gar nicht so unähnlichen Voraussetzungen ihre Filme produziert wurden und die das dann geschafft hat und geliefert hat. Aber jetzt holen wir die Jenny wieder rein, weil die wundert sich, was, ich bin hier, um über eine Serie zu reden und jetzt reden die da über Bücher. Du hast jetzt überraschend positiv diese letzte Staffel bewertet, ein bisschen gegen den Strom, möchte ich fast sagen. Möchtest du das kurz zusammenfassen, was für dich irgendwie so die ganz großen, ganz guten Punkte und Pro-Punkte sind von der letzten Staffel? Kurz. So kurz, also, wie du möchtest. Ich habe Zeit. Also. Na, ich glaube, da muss man zum Verständnis sagen, dass ich nach so Stellen der 6. und der 7., dass ich da wirklich am Verzweifeln war bei der Serie und auch mein eigenes Fandom in Frage gestellt hat und auch überlegt habe, lohnt es sich jetzt noch Recaps weiterzuschreiben, wenn ich schon so massive Probleme mit der Diskrepanz zwischen meiner Vorstellung von Game of Thrones und der Realität von Game of Thrones habe. Weil ich habe natürlich auch angefangen und habe die Bücher gelesen am Anfang und dann die Serie geschaut und war auch ein riesen Fan. Und dann gab es eben so gravierende Probleme dann in den späteren Staffeln. Und ich bin eigentlich nicht sehr treu als Serienzuschauerin und habe ehrlich gesagt auch kein Problem, einfach aufzuhören. Nur hier haben mir eben immer Grundelemente immer noch gefallen und deswegen bin ich auch irgendwie dran geblieben und man will ja auch dann immer einmal im Jahr so einen Podcast machen und wie das eben so ist, ne? Der Druck. genau, und dann habe ich nochmal einen großen Rewatch gemacht, jetzt bevor die 8. Staffel kam und habe irgendwie hab irgendwie wieder Vorfreude gehabt, ganz seltsamerweise. Die war eigentlich ziemlich weg dazwischen und war dann doch sehr überrumpelt von dieser neuen Staffel, weil sie immer noch natürlich ähnliche Probleme hatte wie davor, aber ich hatte also immer noch solche Probleme wie, es ist einfach nicht mehr genug Zeit da, die Dialoge sind nicht mehr so gut wie früher. Es wird alles ziemlich offenbar auf den Tisch gelegt, anstatt so schön drumherum zu reden, was die Serie ja gerade in den ersten Staffeln auch ein bisschen mit ausgemacht hat, mit Rivals und Littlefinger und so. Das ist jetzt alles quasi nicht mehr so da. Mhm. Dafür ist keine Zeit mehr. Es wird alles so recht platt dargestellt. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass diese verkürzte Zeit zu so einer Verdichtung geführt hat, die natürlich dadurch war weniger Platz für bestimmte Begründungen bei bestimmten Handlungsweisen, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, dass das einfach einerseits verdichtet hat, was ich an Game of Thrones mag und gleichzeitig diese Tendenz in den letzten Staffeln verdichtet hat, sodass sie erträglich wurden für mich. Also es war weniger träge Downtime zwischen den schrecklichen Wendungen, sondern es waren immer, also die Wendungen waren dadurch nicht mehr so schrecklich, sondern es wirkte eher melodramatisch, es waren große Gesten. Es war irgendwie ganz anders als die erste Staffel oder die zweite Staffel oder die dritte Staffel. Und alles, was am Blockbuster geboten war, war immer noch größer als das, was wir vorher gesehen haben. Und irgendwie diese extrem verdichtete Fassung und sich nicht mehr durch die schlechter geschriebene Downtime der Serie irgendwie quälen muss, die ich zum Beispiel auch eben der 5. und 6. Staffel halt wahrgenommen habe, die hat mir viel besser gefallen. Also es ist auch eine Staffel, wo ich wesentlich mehr die Folgen noch viel öfter geschaut habe als vorher. Also vorher habe ich die immer so zweimal geschaut, vor dem Recap-Schreiben und nach dem Recap-Schreiben zum Beispiel, um nochmal hinterher zu gucken, ob das wirklich alles stimmt, was ich mir so gedacht habe. Und jetzt gerade diese dritte Folge, die habe ich schon viermal gesehen, die finde ich großartig, immer besser, je öfter ich sie sehe. Und auch, ich bin auch ein großer Fan von The Belt. Und die erste Hälfte der vierten Folge finde ich auch immer noch toll. Den anderen Teil, naja, da können wir ja vielleicht noch drüber reden. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn wir auch gleich mal sagen können, dass optisch natürlich das ein absoluter Augenschmaus war. Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht über den Production Value und so weiter große Worte verlieren. Jetzt interessiert mich aber natürlich noch, wenn du sagst, The Bells hat dir gefallen, ob du eh nicht die Optik meinst damit, sondern ob du tatsächlich den Inhalt meinst. Ja, da meine ich den Inhalt, weil das ich war ja schon, okay. Ich habe da ja schon seit Jahren drauf gewartet, dass es passiert. Es ist ja insofern, ich brauchte jetzt keine riesen Schlachten-Folge, weil das war nie das, was mir eigentlich an Game of Thrones gefallen hat. Und ich brauchte jetzt auch nicht 20 Minuten, wo irgendwie Häuser zerstört werden. Aber die ganze Idee, wie das umgesetzt wurde und dann parallelisiert wurde mit dem Mountain- und Houndfight, und das hat mir dann schon wieder gefallen. Also da war es eben nicht nur Schlachtengetümmel, sondern auch so rein filmisch interessant. Also es wird, die wird ja immer mit Kino verglichen, aber das war so die Staffel, wo ich das Gefühl habe, da sind sie am ehesten in die Nähe auch nur dieses Vergleichs gekommen, des filmischen, wirklich filmischen Erzählens. Und da hat mir die Folge gerade in dem Kontext sehr gut gefallen, wenn ich natürlich auch Probleme damit habe, dass Euron da irgendwie an den genau am selben Strand auftaucht wie Jamie und wie das eben so ist. Ne? Das ist halt, das sind halt die Trio-Probleme. Und mit Bran, über Bran, das Ende der Serie mit Bran, da könnte ich noch Stunden debattieren, was das soll. Werden wir auch noch machen. Wenn ich dich ganz kurz zusammenfassen darf, du hattest deine Probleme mit der Verdichtung der Handlung haben es schon früh begonnen, in den Staffeln davor, und durch die weitere Verdichtung hat sich das für dich verbessert. Nicht die Verdichtung der Handlung in dem Sinne, sondern vor allem eher so die Verdichtung des Emotionalen und Spektakels. Mhm. Also, dass es eben alles melodramatischer wurde und die Schlachten größer und dazwischen weniger Zeit war, um noch schrecklicher Dialoge zu schreiben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte das für eine sehr unique Meinung. Also ich bin sehr, sehr freue mich, diese neue Meinung zu hören, weil ja doch viele Leute sehr, eher, und ich zähle mich auch dazu, die halt auch früher schon erkannt haben, dass es eben hier Probleme geben wird und wenn sie da weiter so gehen und weniger folgen und so weiter. Und für mich war das eher ein massives Problem und ich habe dann an der emotionalen Verdichtung halt einfach mich nicht, das hat es für mich dann nicht gerettet. Aber wie sieht das der Jens? Also mir geht es da eigentlich ähnlich wie Jenny, weil ich die Staffel trotzdem genießen konnte, obwohl ich über vieles den Kopf hätte schütteln wollen, aber es war mir einfach schon egal, weil ich mich über Staffel 5 und 6 und 7 eben genau daran schon so gewöhnt habe. Und jetzt im Nachhinein interessiert mich, glaube ich, sehr viel mehr dieser Schmetterlingseffekt, wie es Martin genannt hat, der sich eben dadurch ergibt, dass Storylines aus den Büchern gekappt worden sind oder versucht zu vereinfachen, was wir in den letzten Podcasts ja auch der letzten Jahre auch schon häufiger angesprochen haben, was ja einerseits nicht ein super, super Gedanke war von D&D, das zu versuchen oder hinzukriegen. Und jetzt kann man halt anfangen, Reverse Engineering mäßig zu gucken, was wäre denn anders oder besser gewesen, was jetzt so ein bisschen hanebüchen wirkt, obwohl es auch in den Büchern wahrscheinlich so vorkommt, wie eben der Fire and Blood Umschwung bei Danny, der halt von Anfang an vorbereitet ist, nur jetzt halt dann doch etwas plötzlich kommt. Und da fehlt vielleicht auch ein bisschen Bran, weil wenn sich Jenny vorstellt oder wenn wir uns vorstellen, dass Bran Danny bei Gelegenheiten schon anfängt in den was einzuflüstern, so ähnlich, also nicht Wargen wie in Hodor, sondern einfach nur was zuflüstert, was sie langsam in den Wahn treibt, dann ist es nicht mehr ganz allein von ihr ausgehend und wird sofort spannender, finde ich. Also da sind Sachen, die Möglichkeiten, die kann ich mir jetzt halt alle dazu denken. Insofern ist die 8. Staffel für mich hat so viele Lücken. Und auch zum Glück Lückentext, weil nicht viel gesprochen wird, weil es so viel Action und grandiose, großartige und nicht zu dunkle Bilder gibt. Das will ich auch nochmal unterstrichen haben. Und diesen Lückentext kann ich jetzt wunderbar rückwirkend versuchen zu füllen, bis die Bücher halt kommen. Und da gibt es tolle, ja, dafür ist Reddit da, finde ich, oder die guten Seiten von Reddit oder sowas, so ein YouTube-Kanal wie der von Bridge 4, den wir auch verlinkt haben, wo wirklich Fans ja versuchen jetzt diese Leerstellen zu füllen. Da bin ich gerne mit dabei und die Bilder fand ich super. Aber auf Schmetterlingseffekt und sowas, vereinfachte Plots, kommen wir gerne noch zurück. Da hätte ich gerne noch was zu sagen. Aber ich würde aber argumentieren, dass es ein bisschen eine Themenverfehlung ist, einer Serie Lücken offen zu lassen und dass quasi das Vergnügen der Serie dann eben im Debriefing danach besteht. Absolut, aber ich würde es die und die nicht zum Vorwurf machen wollen. Also wenn, würde ich da eher den auch, also zumindest nicht alleinig bei ihnen. Ne, die haben einfach schon von Anfang an oder sehr früh gesagt, sie wollten höchstens 7 Staffeln machen. HBO hätte aber gerne 10 gehabt, wie wir alle wissen. Moment, das ist aber jetzt schon ein bisschen ein Reframing, weil sie haben gesagt, so wie ich das verstanden habe, sie schaffen es in 70 eine runde Geschichte zu erzählen und hatten dann jetzt 73 Folgen und haben es nicht geschafft. Das heißt, ob sie hatten quasi 3 Folgen Puffer und dass sie sich nicht wünschen von Game of Thrones und auch Martin, der auch gesagt hat, 11, 12 Folgen, no problem, Staffeln, nicht entgegengestellt haben. Und was auch immer ihre persönlichen Motive sind, ich verstehe natürlich auch, dass man sagt, hey, Projekt, möchte ich nicht ewig dabei sein. Und sie haben ja auch irgendwie noch Star Wars als Karotte vor der Nase. Also verstehe ich schon, aber ist das jetzt nicht ein bisschen so, HBO ist schuld und nicht die eigentlich Hauptverantwortlichen, weil HBO wollte mehr und sie haben dann weniger, aber sie haben versprochen, es in 70 zu liefern. Sie sind nicht alleinig verantwortlich, sondern HBO ist da für mich mit im Boot und ich finde halt, sie haben sich verhoben und verschätzt. Also sie sind davon ausgegangen, sie kriegen das in den 70 Folgen hin. Ich glaube, das wäre auch möglich gewesen, da ist nicht das Problem. Ich meine, sie hätten vielleicht mehr auf ihren dritten Drachenkopf, also Brian Cogman, hören sollen, der ausgewiesene Buchexperte ist. Ich meine, und der bis zum heutigen Tag von Martin geschätzt wird, im Gegensatz zu D&D, weil Martin verliert über die Serie inhaltlich seit Ende der 6. Staffel kein einziges Wort mehr. Also das hatten wir ja auch schon das letzte Mal, glaube ich, erwähnt. Ganz im Gegensatz zu Brian Cogman, den er halt immer noch lobt, den er gerne als Showrunner für eine der Prequel-Serien gehabt hätte. Was halt das Problem war, also daraus ist nichts geworden, was aber, glaube ich, mit daran liegt, dass Cogman das pitchen musste, während er gleichzeitig noch quasi am Set von Staffel 8 war. Also das war, konnte nur daneben gehen, aber den schätzt er sehr, so wie auch die ganzen Darsteller ihn halt sehr schätzen. Aber er ist halt nur das dritte Rad am Wagen oder Tandem, Fahrrad, wie auch immer. Und selbst Martin schreibt nicht ohne die Hilfe von Fans, die sich besser auskennen zum Teil als er. Also, ne, also Elio und Linda, die den Blog Westeros.org betreiben, die helfen ihm auf die Sprünge, wenn er mal durcheinander kommt mit sowas wie Augenfarbe von irgendwem oder das Geschlecht von einem Pferd, auf dem irgendwer reitet. Die wissen das und an die wendet er sich, weil er vorher eben solche Fehler begangen hat. Ich meine, das passiert, Fehler passieren und die, bei denen sind es halt immer mehr Fehler geworden und ich glaube halt, da würde ich halt wirklich bis zum Anfang von Staffel 5 mindestens zurückgehen wollen und da ist dann halt auch die Verantwortung von HBO mit drin. Also die sind auch nicht gewohnt, Serien zu produzieren, die 10 Staffeln dauern. Ne? Also die hätten sich da vielleicht, ne, also sowas wie Sopranos war jetzt vielleicht ein Tickchen länger als, also ist nicht 10 Staffeln lang, aber länger als, ich sage jetzt 4 Staffeln, also bei den 4 Staffeln, nach den 4 Staffeln fangen die Probleme an und da hätte man sich vielleicht Expertise holen müssen, aber sie konnten ja schlecht unterbrechen, ne? Also allein wegen der Kinderdarsteller, die ja sonst so schnell altern, also die mussten irgendwie weitermachen, aber ich glaube, da fehlte einfach, die leiden darunter, dass sie sich zusätzliche Expertise geholt haben oder einen Showrunner-Wechsel zum Beispiel gemacht hätten, weil Brian Cogman hätte das zum Beispiel meinetwegen auch übernehmen können. wenn die und die wirklich hätten raus wollen. Und dann kommt halt hinzu, dadurch, dass es immer blockbustermäßiger wurde, brauchte die Produktion immer mehr Vorlauf. Das heißt, die mussten die Bücher immer schneller fertig haben. Also da kommt viel zusammen. Und wenn jetzt bei der letzten Staffel allein dieses King's Landing Set 9 Monate gebraucht hat, um gebaut zu werden. Und das auch nur wirklich alles auf Messerschneide, was man in der super Doku The Last Watch, die jetzt am Wochenende lief, anschauen kann. Also da kommen so viele Faktoren zusammen. Ich finde, man macht es sich zu einfach, es nur die und die anzulasten. Die sind natürlich als Showrunner, kriegen die das alles ab, aber die sind nicht alleine dafür verantwortlich. Und ich kann es trotzdem genießen. Aha. Simon? Also bei mir ist das ja auch so eine Mischung aus Jennys und Jens Einschätzung. Ich habe mich schon so über die 7. Staffel aufgeregt, oder sagen wir mal, also diese Schwächen waren mir in der 7. Staffel halt einfach am deutlichsten und auch am ärgerlichsten, dass ich eigentlich auch keine Energie mehr hatte, oder ich wusste, worauf man sich so einlässt. Also man wusste jetzt schon, also eine 4. Staffel wird das jetzt nicht werden. Ne? Also so, auch vom Level dieser Intensität und dieser Komplexität, der Raffinesse und der Eloquenz auch. Dafür ist die Serie jetzt einfach einen ganz anderen Weg eingeschritten. Und da war ich vielleicht auch zu müde, jetzt über dieselben Fehler wieder so zu schimpfen. Ja, natürlich ist diese ganze Verknappung, geht auf Kosten von Charaktermotivation, geht auf Kosten von Glaubwürdigkeit, Plausibilität. Aber die hat in der 7. Staffel schon so sehr gelitten, dass sie für mich sowieso nicht mehr zu retten war, sondern jetzt nehme ich es halt mehr hin, wenn halt einfach wirklich dumme Entscheidungen getroffen werden oder halt Unmögliches passiert eigentlich. Und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, ich werde tatsächlich auch langsam ein bisschen müde, über diese Serie oder über die Staffel zu reden. Mhm. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also es war auch, es gab auch für mich Momente, also für mich waren eigentlich die stärksten Folgen waren für mich mit eigentlich die ersten beiden, vor allem die zweite Folge, weil die so eine Finalität hatte. Und auch wirklich, ich finde schon, dass es auch die cineastischste Staffel ist von den ganzen, die wir gesehen haben. Jetzt auf die einzelnen Folgen verteilt. Natürlich gibt es in anderen Episoden immer mal eine Folge, die hervorsticht, Blackwater, Watchers on the Wall, Hardhome oder sonstiges, aber hier hat sich halt jede Folge so angefühlt und jede Folge war auch immer ein Abschied und es wurde auch immer wieder so eine Unvermeidbarkeit des Endes, das langsam auf uns zuschreitet, spürbar, dass mich das schon auch mit der ersten Folge so gepackt hat, dass ich eigentlich kaum noch so schwer enttäuscht werden konnte. Sondern nur, ich würde vielleicht nicht enttäuscht sagen, sondern auch vor allem überrascht. Weil solche Überraschungsmomente, die für viele eine große Enttäuschung waren, gab es natürlich viele. Einer der größten ist natürlich auch der Night King gewesen. Und für mich war es halt wie Star Wars Episode 8. So ein wenig. Aha. Und ich finde es aber auch gerade nicht schlecht, die Formulierung von Jens ganz schön, dass der Text dann doch noch Lücken lässt, die wir selber füllen. Und ich finde, anders kann es die Serie auch nicht machen. Also ich finde, egal welche Antwort sie gegeben wäre, sie wäre sowieso schon nicht so clever gewesen wie die Fantheorien, die dazu existieren. Und wenn, dann muss man es halt, und das antizipieren sie halt auch. Und das nehmen sie auch an. Und machen dann zum Teil kurzen Prozess, in dem sie einfach vollkommen Cut machen und gar keine Antwort liefern, sondern bevor überhaupt die Figur interessant wird, bevor der Night King überhaupt zu einer Figur werden kann, ihn sofort wieder ausschaltet. Auf der anderen Seite finde ich, ist auch legitim, wenn man einfach sagt, ja, das, was die Fans sich überlegen, ist sowieso clever, dann will ich denen das auch nicht gänzlich kaputt machen oder es ihnen die Möglichkeit geben, dass ihre Interpretation, ihre Lesarten immer noch bestehen können. Sie wurden halt nur nicht gezeigt, sozusagen. Ihr unterstellt ja die und die ganz schön viel Agency in dem Ganzen, nicht? Also, dass sie das alles sich irgendwie ausgedacht hätten, hey, wir machen es schlecht, damit die anderen dann drüber reden können. Ich glaube auch, also ich würde das nicht mehr auch den beiden unterstellen, dass sie das so, sich so clever überlegt haben, wie jetzt die Macher von Sherlock sich das so clever überlegt haben nach der es gab ja einen Cliffhanger, wo man ja nicht wusste, eigentlich Sherlock in den sicheren Tod hat springen sehen und dann taucht er wieder auf und die Folge spielt damit, dass es verschiedene Theorien gibt, wie er das überlebt hat und es wird nie aufgeklärt und das Spiel der Theorien ist eigentlich der Inhalt. Ich würde D&D das nicht mal wirklich unterstellen, dass sie das so geplant haben, sondern es ist einfach passiert. Aber weil es passiert ist, ist es trotzdem jetzt Teil der Serie geworden und Teil des Textes. Also ich würde auch viel mehr vom Text ausgehen, also von der Serie selber, von dem diesem Gemeinschaftsprojekt von so vielen verschiedenen Menschen, nicht nur die Autoren, sondern auch natürlich Regisseure und Schauspieler und Produzenten, die beteiligt waren, dass die Serie einfach so eine Eigendynamik hat und das einfach so ein positiver Nebeneffekt für mich geworden ist. Also die Handlung dazwischen existiert, so wie die Wiederauferstehung Sherlocks in verschiedenen Varianten, die alle gleichzeitig wahr und falsch sind. Ja und nein. Also sie existieren, also sie können existieren, weil die Serie so unglaublich in der Zeit rumschneidet, dass man sagen kann, dass so zwischen dem Episode 3 und Episode 4 können ja so viele Wochen, liegen ja auch so viele Wochen eigentlich, dass wir da noch so viel von denen, was wir eigentlich hätten sehen wollen, von Entwicklung, von Danny noch mehr Charakterzüge oder vor allem Szenen, die nicht nur die Wende vorbereiten, sondern der auch eine gewisse Tragweite und auch eine gewisse Tragik geben, weil für mich ihr Fire and Blood halt für mich ein Wendepunkt ohne Wende war, weil mir hat das Gegengewicht gefehlt. Ich hätte sie gerne mal noch als gute Herrscherin oder als gute Person gesehen. Ich hätte gerne gewusst, warum Tyrion an sie glaubt, weil ich das einfach nicht gesehen habe. Ich habe es nicht gesehen, warum der klügste oder eigentlich überhaupt nicht mehr der klügste Mann, aber immer als smarter Mann gehalten, warum er zu ihr hält, ganz offensichtlich, wenn er nur das, was er gesehen hat, von ihr Feuer im Blatt gewesen ist von Anfang an. Er hat gesehen, wie sie im Marine zurückkehrt auf ihrem Drachen und das Problem löst, das er nicht lösen konnte diplomatisch. Er hat gesehen, wie sie die Versorgungslinie an The Gold Road der Lannisters platt macht, nachdem sie wieder im Krieg, der auch wirklich der schlechteste Eroberungskrieg aller Zeiten gewesen ist. Also da hatte ich mir zumindest gewünscht, dass D&D das mal zumindest mal als eine Risikorunde für sich hätten durchspielen müssen, um zu merken, wie dass ein Grundmaß an militärischer Taktik schon vorhanden sein muss. Ah, wunderbar, dass du das erwähnst. Habe ich auch gleich eine YouTube-Kanal-Empfehlung. Nämlich, der heißt Invicta und kümmert sich um historische Schlachten. Mhm. Und der hat auch sowohl The Battle of Winterfell als auch die beiden Angriffe auf King's Landing einer militärischen Untersuchung und Verbesserung unterzogen. Ein absolut sehenswert und gar nicht so lange Videos. Und dann gleichzeitig auch noch ein paar dramaturgische Einwände geliefert und Ideen geliefert, was ich ganz spannend fand. Und ich finde, jetzt ist es ein bisschen passiert, was ich vielleicht als Positiveffekt verstehen möchte, dass eigentlich eine ziemlich, ziemlich große Zahl an Menschen sich plötzlich mit sowas wie Dramaturgie im Überbegriff und Charakterentwicklung, Turning Points, Plot Points, Motivation etc. etc. Wir können jetzt x-beliebige Begriffe aufzählen, auseinandersetzen, was ja bisher, ich weiß nicht, ich persönlich muss da jetzt auch mich gleich an eure Einschätzungen anschließen. Ich persönlich fühle mich auch rehabilitiert in dem Sinne, dass ich mir, und ich habe die Kommentare auf unserer Seite und so weiter gelesen, ziemlich viel Blödsinn oder ziemlich viel Kritik anhören konnte dafür, dass ich Sachen kritisiert habe, Charakterentwicklung oder inhärente Logik der Dramaturgie etc. etc. Also insofern fühle ich mich auch rehabilitiert, Sachen kommen gesehen zu haben, die dann eben sich leider nicht verbessert haben. Jetzt sitzen wir auch alle vier da und sagen irgendwie, naja, wir haben es eh kommen sehen. Und wir alle sind hier jetzt ein bisschen, ich meine, das mag jetzt daran liegen, dass es eben schon fast 2 Wochen her ist, dass wir das gesehen haben und vielleicht wir deswegen kalmiert sind, aber ich würde uns auch unterstellen, dass wir in der, keine Ahnung, 5. Stufe Akzeptanz schon sind und viele Schauerinnen und Schauer, das, also sagt Seherinnen und Seher auf Deutsch, dass eben vielleicht eher dann gleich mit der Wut begegnet sind und für die Akzeptanz noch ein bisschen brauchen. Jenny, ich habe für dich folgende Frage. Wie bist du in deinen Kritiken mit der Logik umgegangen? Also jetzt, ich meine, Fantasy-Serie hin und her, aber da gab es dann halt doch gravierende Logiklücken. Simon hat gerade angesprochen, fehlende Militärstrategie ist, kann man sicher auch dazu zählen. Aber jetzt dann Ende Staffel 7, der Eisdrache hustet die Mauer um, Battle of Winterfell, ein Kieselstein zwischen ihm und Jon Snow ist wurscht, also hält das auf und das Feuer funktioniert so wie in Independence Day. Hat das für dich in deinen Kritiken dann noch eine Rolle gespielt oder wie gehst du überhaupt, wenn du Kritiken schreibst, mit sowas um, wo es einfach so richtig also unlogisch wird? Oder ist das etwas, was dir völlig, was dich überhaupt nicht interessiert hat? Nein, also das interessiert mich schon und ich bei in früheren und auch in dieser Staffel habe ich das auch immer mal wieder angeführt. Also natürlich gerade bei, also meine größten Probleme lagen da in dem Zusammenhang bei der vierten Folge. War das die vierte? Ja. Da habe ich dann irgendwie so eine richtige Kette aufmachen können von, und ich habe, glaube ich, auch einen Kommentar geschrieben, findest du für den Fehler ein Gegenargument, dann finde ich den nächsten Fehler. Und das kann man eigentlich im Grunde stundenlang machen bei bestimmten Folgen. Mhm. Aber ich habe bei meinen Kritiken, glaube ich, in den letzten Jahren halt auch nicht ein besonders großes Interesse daran gehabt, weil ich ehrlich gesagt auch nicht so gern Recaps lese, wo sowas aufgezählt wird. Außer es sind Recaps, wo ich die Serie gar nicht sehe. Und das macht so viel Spaß, die zu lesen, weil sie die Serie auseinandernehmen. Das gibt's ja auch, ne? Also man liest einfach nur Recaps, weil sie wahnsinnig unterhaltsam quasi im Hate-Watching sind. Das kann natürlich auch sein, aber ich persönlich bin nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ständig Fehler aufzählen muss, weil mich das halt auch nicht so wahnsinnig viel interessiert, solange die Serie andere Aspekte hat, die sie auszeichnet. Und in dieser Staffel gab es halt viele Aspekte, die sie anderweitig ausgezeichnet haben. Deswegen hänge ich mich dann nicht auf an solchen Logikfehlern oder so auf. Ich bin aber auch ehrlich gesagt wahrscheinlich die hier im Podcast virtuellen Raum am wenigsten an Drehbüchern interessierte Person. War das wahrscheinlich für mich schon immer unwichtiger als für andere hier im Podcast. Also ich habe mich immer eher für andere Sachen interessiert, auch wenn ich über Filme schreibe. Insofern, ja, nee, also es sind natürlich Probleme, die man nicht übersehen kann bei der Staffel. Und das kommt dann auch vor. Aber bei den Staffeln davor, also gerade bei der siebten, hat mich das halt massiver gestört, weil es dann halt eben auch weniger zum Ausgleich gab, sag ich mal. Weniger Dinge, die ich interessant fand. Simon, wie machst du das in deinen Kritiken? Ich habe ja mich so ein bisschen damit, ich schmuggle das so ein bisschen diese Gedanken manchmal einfach weg, weil ich habe ja diese Fraktion unter andere Gedanken, wo ich gerade solche Logikfehler da einfach gerne reinpacke. Ich finde es auch, also ich bin jetzt auch kein Nitpicker, der gerne dann einfach so einen Film, eine Serie dekonstruiert, weil das und das die Logiklücke sind. Aber es kommt auch einfach drauf an, wie die Folge im Gesamteindruck auf mich gewirkt hat. Also konnte man drüber hinwegsehen oder konnte man einfach nicht drüber hinwegsehen? Also ich weiß noch, das war für mich das große Thema bei der siebten Staffel in der vorletzten Folge, wo sie Beyond the Wall gehen. Das war für mich einfach da zu viel. Dann war das auch Thema in diesem Recap, in diesem Text. Aber es kommt auf die Folge an. Und ja, andererseits finde ich es auch halt schon auch schwierig, weil ich meine, Fantasy World wie kaum eine, oder eine Fantasy-Geschichte wie kaum eine andere, muss logisch sein. Denn hier geht es ja darum, eine zweite Welt zu erschaffen, eine Secondary World, Zweitschöpfer zu sein, wie Tolkien das so schön mal beschrieben hat. Und da ist es halt unglaublich wichtig, diese innere Kohärenz zu halten. Man kann sich eigene Naturgesetze ausdenken, aber man muss sich auch dran halten. Man kann sich eigene Regeln ausdenken. Mein Gott, dann hat halt gibt es dann für den Planet zwei Sonnen. Oder es gibt halt Winter, die Jahre dauern können, wie auch immer das meteorologisch funktioniert. Aber da muss man auch konsequent dabei bleiben. Also ich fand zum Beispiel dann noch, das habe ich aber auch tatsächlich dann vergessen, noch darauf aufzugehen, ich fand es auch sehr inkonsistent, wie mit Winter umgegangen ist in dieser Staffel. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Es hat noch ein großes Problem für Stannis in der fünften Staffel gemacht, dass der Winter jetzt naht. Aber dass dann riesige Armeen sich durchs ganze Land bewegen und dann einfach Wind und Wetter trotzen, so einfach. Und gerade auch, wenn es Armeen sind, die an dieses Klima nicht gewohnt sind, wie Dannys Armee aus Dothraki-Reitern und Ansalit-Kriegern, die aber alle sofort irgendwie ein Mäntelchen parat hatten, das sie überziehen konnten. Und in King's Landing ist sowieso nicht geschneit hat, obwohl das eigentlich die Szenerie ist, mit der man King's Landing und Jaime Lannister aus der siebten Staffel verlässt. Das hat mich dann schon auch geärgert. Und ich finde es halt schon sehr, sehr wichtig, dass diese Kohärenz, diese Suspension of Disbelief, also erhalten bleibt, dass ich nicht rausgeworfen werde durch solche Logiklöcher. Und das war in manchen Folgen mal stärker, manchen mal schwächer. Und deswegen wurde es mal thematisiert und mal nicht. Je nachdem, ob ich dann komplett dadurch rausgeworfen wurde aus dieser Welt und nicht mehr zurück reingefunden habe oder dass es einfach nur ein ärgerlicher Glitch war sozusagen, über den man noch mit zugedrücktem Auge hinwegsehen kann. Ich meine, es gibt sicher einen großen Teil in den Kritiken, die so oft von YouTube über Podcasts bis geschrieben stattfinden, die halt dann in ihrer Verzweiflung sich dann halt eben in ein Rabbit Hole begeben haben, wo sie dann halt begonnen haben, Fehler und Fehler und Fehler zu suchen. Ja. Ich würde aber argumentieren, ich persönlich sehe die Serie ja mit relativ wenig Emotion. Also ich meine, ich habe schon auch Momente, wo ich denke, wow, das war jetzt schön oder wow, das war jetzt lustig oder wow, das war jetzt traurig. Aber so richtig, ich bin da nicht so emotional involviert. Und da denke ich mir dann immer, auch bei anderen Filmen und Serien, in dem Moment, wo ich plötzlich auf sowas achte, hat die Serie ein Problem. Und das ist halt natürlich für Leute, die sehr emotional mitgehen, wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber trotzdem, ja, auch hier ist natürlich die... Aber gerade auch diese emotionale Involviertheit kann auch genau da zum Problem werden, wenn es darum geht, was aus deinen Lieblingsfiguren wird in der Serie. Mhm. Also was halt einfach, muss man ja auch schon sagen, also der größte Verlierer an dem Wegfall von George R. R. Martin war Tyrion gewesen erst einmal, weil er einfach vollkommen nicht nur seinen Wit verloren hat, seine Geistesschärfe, sondern echt einfach irgendwie auf dem Weg nach Meereen seinen Verstand anscheinend weggesoffen hat, leider. Ja, und von Witzen besessen ist plötzlich. Ja. Wein trinken und Witze. Ja. Eunuchenwitze. Ja. Und auf einmal dann auch, ja, von einem größten Zyniker, der sich selbst macht, sich eigentlich totsaufen möchte, weil er seinen Vater umgebracht hat, seine Geliebte umgebracht hat, wo auch seine Schwester nicht unschuldig ist, übergeht zu, wir müssen ihr vertrauen und sie hat doch jetzt was, worum es zu kämpfen lohnt und eigentlich will ich sie ja nicht töten oder eigentlich will ich ihr ja nichts Böses. Also das war einfach, es wurde eben dramaturgisch aufs Auge gedrückt, weil es gerade keine andere Figur gab, die das noch hätte propagieren können, anscheinend, aber es war natürlich einfach vollkommen, also gegen ihn. Und genauso natürlich auch die Entwicklung von einigen Frauenfiguren, das ist ja auch etwas, was ich auch aus meinem Umfeld viel mitbekommen habe, dass natürlich Team Danny sehr stark aufgeschrien hat, was mit ihrer Figur passiert ist, was mit der Khaleesi passiert ist in dieser Staffel, dass sie auch einfach da viel zu sehr abgetan und abgefrühstückt wurde, ihr überhaupt nicht mehr gerecht wurde und Nicht nur die Team Danny-Leute sind unzufrieden, sondern auch die gar nicht so kleine Anzahl an Vollidioten, die ihre Kinder nach ihr benannt haben. apropos Saufen. Jens, jetzt erklär mir die Meisterleistung von Lena Headey. Ich meine, du bist ja immer schon von ihr überzeugt gewesen. Ich mag sie auch als Schauspielerin sehr gerne. Ich mochte sie auch in vergangenen Staffeln. Sie hatte nichts zu tun in dieser Staffel. Wo hättest du gerne gesehen, dass es mit ihr was mit ihr passiert in diesen Folgen, außer dass sie aus dem Fenster schaut. Ja, das Problem ist da, glaube ich, dass es Schauspielservice, den D&D betrieben haben, weil Lena einfach so unglaublich gut in dieser Rolle ist, dass sie diese Figur besser geschrieben haben als ja, viele andere, aber dass es in den Büchern wahrscheinlich gar nicht so gut um Cersei bestellt sein wird, weil die ist meine Vermutung zu diesem Finale gar nicht mehr am Start ist in King's Landing, sondern Fake Aegon aus den Büchern, womit also ein anderer Targaryen mit der Golden Company und mit Elefanten, das war glaube ich die Elefanten war das schönste Moment, den sie Cersei für diese Staffel bereitgehalten haben. Aber das war einfach ja Verflachung. Also das andere Problem, also das Abhaken von Action-Szenen mit fehlender Logik, daran haben wir uns gewöhnt. Ne? Also das fing mit der fünften Staffel für mich an, wo ich mich massiv drüber aufgeregt habe, über wie schnell Stannis da abgefrühstückt worden ist vor Winterfell. Es gibt ja fast nur diese große Totale, wenn das Reiterheer in. Ja, das war sehr budgetschonend, ja. Und da fing das halt an mit Action-Szenen, auf die sie keinen Bock haben, die halt einfach abgefrühstückt werden im Ruckzuck. Und dann gibt es die Action-Szenen, auf die sie richtig Bock haben, auf Mega-Spektakel mit brennender und toter Eisbär, was ja die Libby Weiss ja auch so herausstellt in diesem Making-of. Und dass ihr Hauptanliegen war ja, die Red Wedding auf den Bildschirm zu kriegen und danach hätten sie eigentlich erwartet, dass die Serie eingestampft wird, weil es so teuer. Und ich glaube, die waren einfach davon überrascht und dann mit der Situation überfordert, dass es einfach weitergeht und weitergehen muss und immer größer. Und das führt dann halt zu diesen Schmetterlingseffekten und der Verflachung von Figuren. Tyrion ist ein massiv großes Beispiel, aber es betrifft eben auch ja, was jetzt den Dany-Strang, der halt einfach ihr quasi fake Targaryen-Gegenpart bleibt, der mit der Golden Company vor ihr in Westeros ankommt. Den Teil hat Martin ja sogar schon geschrieben, ne, weil die Golden Company im Dance of Dragons schon vor Dany dort landet. Und machen die auch was? Also ich meine, im Buch, weil da war halt der eine Feschak mit seiner schönen blonden Frisur und ansonsten, ja, der saß kurz auf seinem Pferd und dann war das Pferd halt für Arya da und das war's. Ja. Und da wären noch mehr Figuren, also da merkt man einfach, was für Figuren fehlen und warum die in den Büchern sind. Also das, was sich als schlau herausgestellt hat, wo man noch gedacht hat, das haben die und die schlau angestellt, weil sie den Plot vereinfacht haben, stellt sich jetzt im Nachhinein raus, ach, darum hat Martin jetzt überhaupt diesen Aegon eingeführt, um quasi einen positiven besetzten Targaryen oder Fake Targaryen in Westeros zu haben, der King's Landing von dieser fürchterlichen Cersei befreit, die Septe und den Glauben in die Luft jagt. Und jetzt kommt ein zweiter an, die mit den Wilden ankommt. Es gibt auch diese eine tolle Rede, wo man mal Dannys Geschichte mit einem Spin erzählt kriegt in King's Landing. Also, dass sie hier die Adligen da gekreuzigt hat und Sklaven befreit. Und das kommt ja alles nicht gut an. Und eben mit Wilden, mit der Horde da ankommt und dann auch noch den Söldnern. Also die hat die überhaupt, und dann auch noch mit Tyrion, der verhasst ist in Westeros, ne, weil man dem den Tod von diesem König anlastet und eben dem Vater erschossen. Also die kommt dann eigentlich mit den ganzen Unsympathen später gelandet. Also da gibt's und dann gibt es die Sachen mit Fanservice, der einen ärgert, wie eben, dass Bronn zum Beispiel so lange lebt, ne, oder überlebt. Der hatte doch genau drei Szenen, oder? Also ja. Einmal geh sie töten, dann was kriege ich und dann die Witzelei. Das hätte ja diese Witzelei im Small Council hätte ja meiner Ansicht nach so eine Post-Credit-Scene sein sollen oder so. Ja. So hat sich das angefühlt, so ein bisschen wie Marvel irgendwie. Hey, da kommt noch was oder denkt mal drüber nach oder was auch immer. Ja. Der hätte spätestens von Drogon geröstet gehört, als er damit. Bei der Gold Road oder ja, was? Ja, genau. Das wäre der beste Moment gewesen, um ihn loszuwerden. Weil sie haben ja noch das andere Problem gehabt mit ihren Diva-Verträgen eben, dass eben Jerome Flynn und Lena Headey beide in ihren Verträgen haben, dass sie keine gemeinsamen Szenen haben oder spielen müssen, ne, weil die wohl mal eine Beziehung miteinander hatten, die wohl nicht so glücklich war. Und ich meine, das sind alles Probleme, mit denen sich die Produktion rumgeschlagen hat und die ihnen halt, die haben das bis zu einer gewissen Moment noch gut jongliert, die Bälle in der Luft gehalten, halt bis zum Ende der vierten Staffel, und danach fingen halt an, immer mehr von diesen Bällen auf die Füße zu fallen. Mhm. Und ich habe, es gibt ja auch diese Wiederholung von diesen Best-of-Dialogen jetzt ganz massiv in der achten Staffel, dieses Bend the Knee, You Are My Queen oder Power Resides. Ne? Mhm. Also es wird wunderbar zitiert, wo man nicht weiß, weil ihr nichts mehr einfällt oder weil sie müde sind, genauso wie wir. Also wirklich Burnout, und dass das Beste ist, um den Büchern vielleicht doch gerecht zu werden oder sich vor ihnen zu verbeugen, ist sich einfach nur konsequent selber bis zum Ende wiederholen. Keine Ahnung. Also ich würde jetzt zum Beispiel als positiv jonglieren mal kurz einwerfen, dass in der zweiten Folge, als die Dothraki da ziemlich sinnlos, also militärisch sinnlos und logisch sinnlos, aber mit diesen flammenden Schwertern ins Nichts stürmen und dann ein Lichtlein nach dem anderen ausgeht, dass du dann sagst, hey, Pferde sind teuer, Kostüme sind teuer, braungebrannte, langhaarige Männer sind teuer, also wir sparen uns hier Geld und haben ein cooles Bild und zeigen Hoffnungslosigkeit oder whatever. Also auch erzählerisch. Das fand ich in dem Moment, wo es passiert ist, super. Und dann steht sie am Schluss mit ihrer Hitler-Rede da, und da im Hintergrund ist wieder ein gleich großes Dothraki her. Und das sind halt so Entscheidungen, wo ich sagen muss, da ist offenbar jemand gesessen und gesagt, hey, wir brauchen, ich weiß nicht, optisch die Dothraki da jetzt oder was auch immer. Und dann interessierst du dich aber nicht dafür, wo sie hingegangen sind und so weiter. Und das ist halt für mich dieses, was du sagst, da waren schon teilweise gute Ideen dabei, aber wenn du die dann halt nicht konsequent durchziehst, ja, und die Frage ist halt, weil du jetzt auch sowas wie Verträge ansprichst oder eben, weil ich meine, natürlich müssen sie Lena Headey das zahlen, wenn ich jetzt vorher gewitzelt habe, die kriegt eine siebenstellige Summe angeblich für eine ganze Staffel, für den Hauptcharakter, wird gut verhandelt haben, und das ist okay, und dann müssen sie halt sagen, okay, müssen wir sie nutzen, müssen wir sie nicht nutzen, solche Dinge. Aber wenn wir halt jetzt schon über so versuchen, das zu rechtfertigen mit Verträgen und so weiter, ich tut mir ein bisschen schwer, Entschuldigungen zu finden, nicht? Wenn sie sogar die Momente, wo ich sagen muss, wow, das war jetzt gut, wie das mit den Dothraki, theoretisch, wenn sie das dann nachher wieder so verbocken und eben nicht nur eben logisch, weil es ist ja wirklich nur in der letzten Szene, du siehst ein paar Dothraki zurücklaufen nach der Schlacht, du siehst am Weg nach King's Landing kaum mehr Dothraki und du siehst bei der Einnahme der Stadt ein paar Dothraki, also nicht jetzt irgendwie eine Armee. Und dann am Schluss steht da eine Armee, eine mehrere tausend Mann und Pferd starke Armee. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, das sind so Dinge, die ich einfach gar nicht begreifen kann und wo mein bester Goodwill einfach endet. Ja. Und am Hafen laufen auch noch zwei palierend ohne Pferd an Jon Snow vorbei, wo man sich auch fragt, das kann doch nicht sein. Sind die hier auf Schaufensterbummel oder also ja. Das ist so völlig egal. Ne? Es gibt keine Auflösung auch für die Dothraki, was die jetzt eigentlich machen. Also wer ist jetzt deren Karl? Ziehen die mordend und vergewaltigend jetzt einfach durch Westeros den Rest? Oder auch so Vorschläge von Davos, ja, Ansalit, gründet euer eigenes Haus? Ich meine, wie kann man das lauter Eunuchen, also ja, oder ich check's nicht. Also es gibt vieles, was einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, und das werden die sich ewig bis zum Geht nicht mehr anhören müssen. Und es ist schade, dass sie ihnen nichts Besseres mehr eingefallen ist, was sie mit Cersei hätten anfangen können. Aber ich, wie gesagt, durch den Produktionsvorlauf, sie hatten auch einfach keine Zeit mehr, glaube ich, um sich was Besseres auszudenken. Sie haben Fehler begangen viel früher, die sie nicht mehr mit ihrem vereinfachten Plot hinbekommen haben. Und das ist einfach vergeigt. Das wissen wir, seit wir Dorn gesehen haben, wenn man dann noch weiß, oder dass sie sich vorher in der zweiten Staffel entschieden haben, ob sie die Ironborn oder Dorn erzählen wollen, auf die sie offenbar beide keinen Bock hatten. Weder das eine noch das andere. Und das merkt man dem halt auch immer mehr an. Also sie haben Euron verkackt, weil sie versucht haben, ihn mit seinem Bruder Viktarion zusammenzulegen. Und eigentlich wäre ja Euron derjenige, vermutlich wird derjenige sein, der einen Drachen hat. Und der ist nicht untot, sondern gebunden über ein Drachenhorn. Und eben, es gibt keinen Nachtkönig. Das ist ja auch die fünfte Staffel, die den überhaupt erst so eingeführt hat. Das wird es in den Büchern in der Form so nicht geben. Und das führt einfach dazu, also Entscheidungen, die sie zur fünften Staffel getroffen haben, führen jetzt zu Enttäuschungen, wo man sich fragt, ja, hä, das war's jetzt? Und zack, ist einfach der nächste Plotpoint abgehakt und die nächste und interessiert einfach nicht mehr. Ne? Dann jetzt ist Dany tot, gut, die ist jetzt halt zu dem Westeros-Hitler geworden. Und also ist einem dann irgendwann auch einfach egal, wie es abgehakt wird. Okay, und jetzt, wie versprochen, wechseln wir gleich rüber. Wir waren ja schon am Ende und was wurde eigentlich aus? Und wir haben ja gesagt, Jenny darf jetzt über den neuen König reden. Darf ich das? Muss ich das? Ich verlange es. Ich verlange es, weil ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie du das siehst. Und ich glaube, wir haben alle eine Meinung dazu. Bitte, Bran ist der neue König. Beste Entscheidung ever. Also das Positive, was ich dem im Nachhinein abgewinnen kann, ist, dass das eigentlich so ein Ned Stark-Moment ist, im Sinne von, da ist jemand, der wollte das nie und er sollte es vielleicht auch nicht machen, aber er übernimmt die Pflicht, er übernimmt die Bürde, die ihnen auferlegt wird, so wie Ned Stark eben in den Süden geht, um für seinen Freund da als Hand zu dienen und das ganze Reich in Chaos stürzt. Naja, egal. Ganz grundsätzlich kann ich mir vorstellen, es gibt bestimmt eine tolle Erklärung, warum Bran König ist. Ich habe sie jetzt nicht in der Serie unbedingt gesehen. weil ich finde den Stories-Monolog von Tyrion, der macht mich immer noch fertig. Also schon als es damit angefangen hat in einer der früheren Folgen, da wird das ja schon so vorbereitet, dass das, ich weiß nicht, ob Sam das sagt oder so, dass er ja das Gedächtnis von Westeros ist. Und ich fand das so lustig, weil ich habe jetzt, ich gucke zurzeit auch Tschernobyl. Und das fängt ja an mit so einer großen Szene mit Jared Harris, wo er so Tonbänder aufnimmt, mit seinem Fazit dieser ganzen Katastrophe und wie das vertuscht wurde. Und er sagt dann an einer Stelle so ganz toll, ich weiß nicht, also so wortwörtlich kann ich es nicht wiedergeben, aber im Sinne von, sie haben lieber ihre Stories, aber wie wäre es eigentlich mal mit der Wahrheit? das war so amüsant, dass es halt dann auch in Game of Thrones, die sich so an den Stories als Begründung für seinen Königsanspruch aufhängen, was ich sehr seltsam finde, weil das Volk ja eigentlich keine große Rolle in der Serie spielt und die Stories als Begründung für seinen Thronanspruch ja wahrscheinlich nur für die paar Noblemen da interessant sind, die ihn dann in ihrer Wahlmonarchie irgendwie zum König erheben. Und also das war so an den Haaren herbeigezogen. Dieser Thronanspruch, den hätte ja ebenso gut Sansa haben können oder wer auch immer da im Raum oder in dem Dragon Pit saß. Und das ist mein eines Problem. Das andere ist, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie ein tagtäglicher wie das Regierungsgeschäft von Bran und seinem kleinen Rat überhaupt aussehen soll, so auf Dauer. Also das hat mir die Serie nicht wirklich nachvollziehbar gemacht, wie er Entscheidungen trifft, weil die Autoren es auch nicht wirklich verstanden haben, uns seine Kräfte ansatzweise vorstellbar zu machen, ihre Grenze und vor allem ihren Einfluss auf seine Persönlichkeit. Manchmal hat er so Wink-Wink-Zitate gebracht für uns Zuschauer, wo er eher mit uns kommuniziert hat, als zum Beispiel mit Littlefinger oder Leuten bei dem Trial, ist dem Prozess. Und An anderen Stellen ist er wieder komplett neutral, ohne jede Emotion und redet von Sansas Vergewaltigung so. Völlig aus dem Nichts und ohne jede Empathie so wirklich bringt er das dann an. Und das war so ein Grundproblem, weswegen ich mir halt auch nicht vorstellen kann, wie er zwischen verschiedenen Konfliktparteien oder schwere manövrieren soll oder schwere Entscheidungen treffen soll. Und mein letztes Problem mit Bran ist, dass ich das ganz gruselig finde, so ein sein undurchsichtiges, allsehendes Auge auf dem Thron zu sehen. Das ist für mich wie so eine Big Brother-Figur aus von George Orwell, weil eben auch die Figur so undurchsichtig bis zum Ende geblieben ist, was ihre Kräfte ansieht. Wie viel sieht er denn jetzt wirklich von der Zukunft? Sind das nur Schemen oder nicht? Also, weil er hat ja letztendlich auch die komplette Zerstörung von King's Landing in Anspruch genommen, um seinen Weg zu verenden und auf dem Thron zu landen. Ne? Also, das ist ja, wo würde das noch alles hinführen? Und ja. Kann es sein, dass diese Rede, dieser Monolog von Tyrion, dass das von Original Martin ist? Nee. Dass er das, dass das das Ende ist, das er ihnen gegeben hat? Nee. Also, und die Lücken, die noch dazwischen sind und die Non-Existenz von Tyrion als Charakter einfach nicht, er nicht erwartet hat und jetzt ist es so und auch was sonst noch vielleicht auf diese Szene hingespielt hätte und welche Stories noch irgendwo relevant gewesen wären. Ja, da glaube ich, das ist auf jeden Fall nicht Martin. Also das mit den Stories vielleicht schon, aber das ist in dem Fall auch unglücklich gewählt. Also da bin ich ganz bei Jenny, weil der Unterschied ist, was Bran sieht, sind eben keine Stories, sondern ist die Wahrheit. Das ist ja der Unterschied zu dem, was wir Bran machen sehen, wenn die der Geschichte von Jaime Lannister halt einen liebevollen Spin gibt, so wie sie möchte, dass man sich an ihn erinnert. Und so wie wir uns vielleicht auch an ihn erinnern, weil wir seinen Charakterweg miterlebt haben, vom blendendem Prince Sunshines Arschloch zu einem leidfähigen, empathischen Wesen. Das ist eine Story, wie man diesen Spin dreht, so oder so. Ne? Und das mag ja Tyrion herausstellen, aber was Bran davon unterscheidet, ist, dass der es objektiv sehen kann, wie tatsächlich alles passiert ist. Und ich glaube, was auch zum Beispiel den unabhängig bleibenden Norden angeht, der ist als Korrektiv gedacht bei Martin, um eben den Missbrauch von Macht zu unterbinden. Und sie haben nicht dabei, und das auch wieder unglücklich gemacht, weil eigentlich müssten die Iron Islands halt auch sagen, ach so, ja, unabhängig, dann sind wir das auch und genauso Dorn. Ja, vor allem Dorn. Das wäre niemals so glatt gelaufen, das war einfach so Plot-Convenience, dass die sich alle mal eben zustimmen, nachdem sich Edmure mal wieder zum Idioten macht. Ist ja ein schöner Lacher, aber... Immerhin haben wir erfahren, was aus ihm wurde. Ja. Ich meine, das muss man als positiv herausstellen, oder? Ja, aber bei Bran fehlt halt einfach was Wesentliches und diese Riesenleerstelle fühlt man, weil es wird so viel Vorbereitung wurde darauf gelegt, herauszustellen, dass Bran etwas kann, was der Vorläufer Three-Eyed Raven vielleicht nicht konnte oder der überrascht war, dass er es schon kann, nämlich dass sein Vater quasi wahrgenommen hat in der Vergangenheit, dass jemand aus der Zukunft zu ihm spricht. Mhm. Und das legt nahe, dass man etwas in der Vergangenheit verändern kann, beeinflussen kann. Jetzt nicht nur so, dass es schief geht und eine Sicherung durchbrennt wie bei Hodor, sondern es absichtlich zu machen. Und wenn zum Beispiel der Vorläufer Bloodraven, also der Vorrabe vor Bran, dem Aegon Targaryen, Max von Sydow, wenn der dem Vater von Dany eben dieses Burn 'em All eingeredet hat, um den verrückt zu machen, dass der durchdreht, dann hat Bran vielleicht das Gleiche bei Dany gemacht. Also da könnten Parallelen sich auftun, Möglichkeiten und diese ganzen Brand-Bilder, also die ganzen Brand-Vorfahren, die es schon gab, das könnten Verweise auf Identitäten sein, die er angelegt hat, worauf auch nur dieser eine Satz hindeutet, I mostly live in the past now. Weil das ist vielleicht genau das, wo er ständig ist und was er macht und was wir jetzt erst in den Prequels erzählt kriegen, wo der Bran vielleicht gewagt in irgendwem auftaucht, weil er eben der beste Greenseer aller Zeiten ist, wie auch immer. Ja gut, aber das ist jetzt, also was du jetzt hier an theoretischen Lücken füllst, das ist aber jetzt schon sehr, weil ich meine, er ist herumgesessen, er hat ein paar Anspielungen gemacht und er hat sich kurz mal in ein paar Raben verabschiedet, wofür auch immer. Ja, das ist das, was wir gesehen haben, also, aber es ist halt verkürzt. Ja, aber ich meine, sorry, das ist ja jetzt auch als Nicht-Buchleser, muss ich sagen, das ist ein bisschen gar wenig, ja. Ja. Und wenn er dann am Schluss steht jetzt irgendwie ein bisschen folgende Vermutung auch im Raum, dass der einfach ein Machtgeiler halt, was auch immer war, alles in Kauf genommen hat mit sehr vielen Toten und seine Behauptungen von ich will den Job nicht, also bin ich der Beste, was er auch für Tyrion quasi über Tyrion sagt und in Wahrheit über sich sagt und gleichzeitig aber dieses arrogante, na wofür bin ich eigentlich gekommen, um wenn nicht auf den Thron zu steigen, also literally, also er kann ein, ja, wurscht. Und dann am Schluss ist auch noch dieses, so alle wundern sich und sagen völlig richtig und in ihrer Verantwortung als Small Council, da haben wir jetzt noch einen Drachen frei herumfliegen, das könnte eventuell ein Problem sein. Und Bran so, na, ich mach das schon, ich kontrolliere den so. Ich weiß nicht, wie Donald Trump sagt, I have the bigger button. Ja, und das Atomarsenal plötzlich daher sagt, kommt mir ja nicht quer, oder, also das wirkt alles ein bisschen sehr autoritär, auf welche Begründung heraus, und wenn du das Ganze dann durchdenkst und sagst, hey, wir hatten ja auch irgendwie so Vermutungen von, da gäbe es irgendwelche familiären oder vielleicht sogar Identitätsverbindungen mit dem Night King und so weiter, da fehlt mir einfach zu viel. Und wenn du dann da jetzt zum Spekulieren anfängst, dann muss ich sagen, also ich sehe deine Ankerpunkte einfach überhaupt nicht. Ja, die sind mehr in den Büchern, die Ankerpunkte, die sind hier halt wirklich nur angedeutet. Also das hier mit dem Tower of Joy, das war ja in der Serie. Ja. Aber es gibt keine Auflösung dafür. Also was fängt er damit an? Also das bleibt, das fehlt alles. Und ich glaube, in den Büchern wird es nicht fehlen und deswegen wirkt es so verkürzt und deswegen wirkt es so unbefriedigend, Bran auf dem Thron zu haben. Das Schönste daran ist einfach das Bild, dass der Bastards, Cripples and Broken Things, also das, wofür auch Martin sein Herz hat, dass wir jetzt einen König haben, der nicht auf einem festen Thron sitzt, sondern auf einem mobilen Thron, der flexibel rumgeschoben werden kann. Das ist als Bild super schönen Fortschritt und auch schön zu zeigen, dass Leute mit Behinderungen oder auch Zwerge und auch Bastarde was erreichen können und zu was gut sind. Das ist eine super schöne Geschichte erzählt. Ja gut, aber die Frage ist halt, ich meine, sie ist nicht verdient. Ist Bran normalsterblich und Tyrion ist sicher normalsterblich und wenn sie dann danach einfach den Nächsten wählen, ja, und halt in ihr altes Feudalsystem zurückdrehen, wenn der Nachfolger von Bran dann halt Kinder hat und dann ist spätestens dann ist alles wieder auf Anfang. Und du hast halt einen Norden, der halt auch de jure unabhängig ist. Also jetzt ist er de jure unabhängig, vorher war er de facto unabhängig. Genauso wie alle anderen in Wahrheit ja nicht, also sie mehr als Fürsten waren von ihren Dings, sondern die alle in Wahrheit sich in Ruhe gelassen haben und ich nie wirklich verstanden habe, was so ein König über alle wirklich für einen Sinn, Nutzen und Verantwortung hat. Ja. Außer, dass er halt, also das sind Tolkien. So, das ist die Tolkien-Parallele, wo das Fanfiction ist, weil es den ein Ring, ein Thron sie zu knechten und geschmiedet, geschmolzen in Mordor beziehungsweise Drachenfeuer. Das ist eins zu eins Tolkien. Ja, ich sehe jetzt aber eben nicht die große, ob Rat, Metapher, hin oder her, ich sehe jetzt nicht die große Veränderung, die passiert ist. Aber das ist doch auch ein guter Aspekt. Also ich finde es ja eigentlich, weil man kann jetzt über Bran sagen, was man will, aber ich finde es eigentlich sehr schön, dass es sich nicht dafür entschieden wurde, mit irgendeinem weit hergeholten politischen Happy End da irgendwie zu enden und jetzt geht's allen besser oder so. Also es hat mir noch wirklich noch gefallen am Ende, dass im Prinzip Tyrion in dem eigentlich zerstörten Tower of the Hand wieder sitzt, der genauso aussieht wie vorher. Es gibt ja, glaube ich, eine Aufnahme in der Folge, wo er zerstört wird. Naja, egal. Mhm. Und alles wieder von vorne anfängt, mit minimalen Verschiebungen, also minimalen Justierungen der Verbesserung. Und entweder funktioniert es oder nicht. Also das finde ich eigentlich sehr schön, weil sonst hätten sie doch so traditionelle Abläufe in der Geschichte, hätten sie doch einfach so völlig übersprungen jetzt. Also einfach die Frage, wie lange dauert es denn jetzt wirklich von so einer Monarchie zu einem irgendwie zum Beispiel demokratischen Ansätzen zu kommen? Das ist da eigentlich recht realistisch, dass sie dann erstmal so eine Wahlmonarchie haben, die wahrscheinlich zu einer absoluten Zersplitterung des Kontinents führen wird. Dann irgendwann zu stärkeren Nationalstaaten und dann in 300 Jahren zu einer Demokratie. So stelle ich mir das ungefähr vor. Wahrscheinlich wird Dorn als erstes die Demokratie erfinden. Ja, also es war auch einer der schönsten Momente, dass die über den demokratischen Vorschlag von Sam erstmal lachen. Dabei haben wir es ja gesehen, dass der Lord Commander an der Mauer halt genau so demokratisch gewählt wird. Und hätten die und die den Kingsmode von den Iron Islands nicht so in den Sand oder in die Brandung gesetzt, wo einfach nur Euron auftauchte mit seinem Schwanzvergleich, ne? Wer hat überhaupt einen, dann ahnt man, dass dieses Gespräch oder wie auch immer diese Auseinandersetzung durchaus spannender gestaltet hätte werden können. Müssen wir halt wieder Abstriche machen, beziehungsweise aufs Buch warten. Aber unterm Strich, es gibt erste Bestrebungen in Richtung Demokratie, einer Öffnung des Systems, und das ist schon mehr, als man eigentlich erwarten kann von so einem feudalen System. Und das ist eigentlich schön. Da würde ich jetzt aber, ich meine, ich habe jetzt nicht all unsere Podcasts nachgehört, Jens, aber ich bilde mir schon stark ein, dass du speziell sehr hohe Ansprüche an das Ende hattest, von Broken Wheel bis Frauen regieren etc. Da hatten wir viele Ideen gewälzt und auch mit den Kollegen, die wir lieb grüßen lassen, Olaf und Christopher an der Stelle. Also da gibst du dich jetzt mit sehr wenig zufrieden. Ja, daran habe ich mich aber auch gewöhnt. Wir verlinken auch dieses schöne Twitter-Bild, was ich gefunden habe, wo ich mich weggeschmissen habe. Habt ihr das vielleicht gesehen, mit so einer Zeichnung von einem Pferd und mit Knicks drin? Ich kann es euch mal in den Chat posten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wo man eben sehen kann, dass das Hinterteil des Pferdes von Staffeln 1 bis 4 ist noch wunderbar zu sehen. In Staffel 5 wird das halt immer mehr, nun ja, lässt die Zeichenqualität nach. In der 6. Ist es durchmischt, und 7 und 8 ist halt wirklich nur noch Kindergartenniveau, wo der Kopf auftaucht. Und ich finde, das fasst es wirklich gut zusammen. Also man hat sich daran gewöhnt, dass es schlechter wird. Und jetzt ist man halt schon froh, wenn es überhaupt noch an ein Pferd erinnert. Na gut, ja, ich meine. Aber ist das jetzt ein qualitatives Argument zu sagen, das ist nicht progressiv genug am Ende? Also nee. Das sagt da eigentlich prinzipiell nicht so viel. Nein, es war ein ziemliches Verkaufsargument für die Serie, würde ich argumentieren. Also ich muss jetzt nicht sagen, dass ich persönlich diese Meinung vertrete, ich sage nur generell. Also wir haben das diskutiert, es wurde diskutiert. Die natürlich auch immer die feministische Perspektive, nicht nur weil es halt Zeitgeist, oder es hat halt, war es Zeitgeist oder war es einfach die richtige Serie zur richtigen Zeit? Oder also die feministische Perspektive war auch immer Thema, und aus all diesen Dingen heraus betrachtet, ich meine, ist Sansa jetzt die erste weibliche Königin überhaupt? Und das weiß ich jetzt nicht historisch, aber offenbar nein, weil Cersei gab es ja auch schon. Also da muss ich dann sagen, da enttäuscht es halt dann, ob das jetzt, wie sehr progressiv es sein muss, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Aber ich würde schon behaupten, dass es ein Verkaufsargument war. Ja, auf jeden Fall. Oder halt einfach so wirklich, wie du sagst, glaube einfach auch so ein bisschen Zeitgeist aufgefangen hat. Aber ich finde, das ist aber auch typisch Game of Thrones gewesen, wenn man so Staffelfinale miteinander vergleicht. Das ist immer, Staffel 4 zum Beispiel hatte ja auch, fand ich eine sehr wunderbare, die letzte Folge, The Children, so eine schöne Aufbruchstimmung gehabt, dass man merkt, jetzt geht's los, jetzt sind die Figuren, gerade auch Arya bricht hoffnungsvoll nach Braavos auf, wir mit ihr auch, vor der großen Enttäuschung. Und auch andere Figuren so in den Startlöchern stehen, dass sie jetzt durchstarten und dann ist Staffel 5 erstmal so wieder so ausbremsend gewesen auf vielerlei Hinsicht. Auch Sansa zum Beispiel, auch am Ende von Staffel 4 hatte sie doch schon, da war doch schon Dark Sansa vorhanden, wie sie runterschreitet da in der Eyrie, die Treppe mit ihrem schwarzen Kleid für Littlefinger gelogen hat und jetzt ihn auch schon in dem Moment schon merkt, dass sie jetzt auch Macht über ihn hat. Und beginnt ihn um den Finger zu wickeln, ja. Genau, und ihn beginnt um den Finger zu wickeln. Und dann kommt Staffel 5, wo einfach ihre Charakterentwicklung vollkommen auf Eis gelegt wird, sogar eigentlich wieder fast rückgängig gemacht wird oder ja, also einfach nur ein also eigentlich gar nicht mehr weitergeführt wird, sondern nur als Device genutzt wird, um Theon wieder auferstehen zu lassen, aus Reek wieder Theon zu machen. Und also so war es halt von der 4. zur 5. Staffel auch und von der 6. zur 7. war es halt nochmal offensichtlicher, weil gerade mit Dannys Aufbruch nach Westeros sie einfach nur Frauen, Krieger oder starke Frauenfiguren um sich versammelt hat oder gebrochene oder nicht vollständige halbe Männer sozusagen von dem Zwerg über den Eunuchen, über den Kastrierten. Und natürlich eben Lady Olenna und die Sand Snakes und Dorn und Yara. Das hatte natürlich so einen Hoffnungsmoment, aber es war. Aber ich finde, so funktioniert auch so ein bisschen immer schon die. Auch wie gesagt, die Serie, dass immer Hoffnung aufgebaut wird und erstmal wieder ausgebremst wird, weil die Serie sagt: Ja, nee, so weit sind wir noch nicht. Jetzt müssen erstmal wieder Konflikte reingeworfen werden. Wie es in jeder Staffel Dany der Fall ist. Jedes Mal, wenn sie nach oben geht, muss sie erstmal wieder nach unten gehen. Damit sie wieder umso aus der Asche sozusagen noch umso mehr aus der Feuerasche auferstehen kann. Das hat sie in jeder Staffel durchgemacht, bis es halt einem zum Halse rausdrängte. Selbst als sie eigentlich die überlegene Position einfach hatte in der 7. Staffel, muss sie es irgendwie schaffen, den Wagen wieder vom Baum zu fahren, dass sie zu den Drachen greifen muss. Ja, naja, gut, ja. Wenn ihr euch dann, wenn das okay ist. Ich meine, wir wissen ja, was mit Dany geschieht, sehen wir dann in einem Spin-off, was mit ihrer Leiche passiert und dem Drachen. Der Drache und seine Puppe. Eine von fünf Spin-offs. Was, Swiss Army Man als Westeros Edition. Ja, genau. Ich meine, es ist ja immer noch die hohe Priesterin des Roten Glaubens vorhanden. Und wenn schon irgendein betrunkener, zynischer Taurus von Myr die eine und die gleiche Person 5 oder 7 Mal wieder lebendig machen kann, dann wird es doch die Hohepriesterin das Recht schaffen. Gerade wenn auch noch ein Drache in unmittelbarer Nähe ist, um ihre Kraft zu stärken. Genau, und muss ja nur irgendwer draufgehen für die Blutmagie. Ja. Da wird sich schon wer finden. Ich meine, der Dario ist ja auch immer noch ein Marine und wartet darauf, vielleicht noch einen Nutzen zu haben. Warum nicht ihn opfern? Ja, stimmt. Also das mit dem Zusammenhang zwischen Magie in der Welt und das bringt vermutlich die Jahreszeiten durcheinander, ist ja, darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Also wir hatten es ja schon angesprochen mit dem Schnee, der da mal da ist, dann ist er wieder weg. Und jetzt war es eigentlich doch Schnee, der dann auf Drogon lag und nicht nur Asche. Und es war dann doch eben Schnee in der Vision, nicht nur Asche. Aber im Norden ist es trotzdem nicht kalt. Kurz war in King's Landing kein Schnee, dann doch. Dafür war es im Norden wieder wärmer. Also es ist so komplett egal. Und eigentlich ist das, was Martin ja am Herzen lag, dass das Gleichgewicht wiederherzustellen und damit eben auch die Jahreszeiten wieder zu normalisieren, ist, dass die Magie verschwindet, was ja auch Anliegen der Zitadelle ist und der Weisen in Old Town. Das ist doch alles Quatsch. Also eigentlich bräuchte es, wenn es noch einen Drachen gibt, müsste es auch noch weiße Wanderer in irgendeiner Form geben, nur müssen die halt weg oder sich wieder zurückziehen und befriedet sein in irgendeiner Form. Und die Ansätze dafür sind alle da, weil sie die ersten Bücher sehr getreu adaptiert haben und ja auch wunderschöne Szenen geschrieben haben, die es nicht in den Büchern gab, um überhaupt auf die erforderliche Folgenlänge zu kommen. Also das war ja alles da und wird halt immer verwaschener und immer mehr Leerstellen und Ich meine, das mit der Demokratie haben wir vorhergesagt oder geahnt, gewünscht. Viele andere Sachen auch. Sansa ist Königin geworden. Das ist immerhin was. Das ist da, damit muss man sich dann zufrieden geben. Arya ist jetzt halt, ja, ist die jetzt macht es auf Quartermain oder wie auch immer. Und auch, oder Cortez. Aber halt auch so relativ unmotiviert, weil, ne, warum hat sie das Gespräch, wenn sie reitet den ganzen Weg von Winterfell nach King's Landing neben Sandor und sie unterhalten sich nicht 5 Minuten darüber, was sie eigentlich vorhaben? Du hast aber ihre Wanderung in den Norden gesehen, oder? Die haben nicht so viel geredet, also speziell er nicht. Ja. Warum sollte sich das geändert haben? Nein, Spaß beiseite, du hast natürlich vollkommen recht. Ja, also da merkt man halt, dass dafür ist wahrscheinlich Lady Stoneheart in den Büchern da gewesen, wo die Fans ja lang genug geflennt haben, dass die nicht auftaucht. Weil wenn Arya mit ihrer Mutter konfrontiert wird, die ein einziges Hassobjekt ist und aus nichts anderes mehr besteht als Hass, dann ist das wahrscheinlich für sie der katharsischere Moment als eine Dialogzeile von Sandor im zusammenbrechenden Red Keep. Also das ist halt dieses Reverse Engineering und Lückenfüllen, was man jetzt betreiben kann, wo man denkt, ach ja, wäre das eingetreten, dann wäre das jetzt wesentlich besser oder würde motivierter wirken. Und jetzt muss man es halt einfach mit einem Schulterzucken hinnehmen und sagen, ja, ist halt so, ist halt ganz nett. Und jetzt ist hier halt die Piratenbraut auf dem Weg nach Westen. Ich wollte eh gleich als nächstes zu ihr kommen. Danke, dass du da die Brücke legst. Sie hat also eine sehr lange Entwicklung durchgemacht und sie ist nicht nur als zur Frau geworden und dann halt auch noch, ja, sondern sie hat auch eine Ausbildung genossen. Und diese Ausbildung, habe ich mir gedacht, wird sich dann am Schluss irgendwie auswirken. Weil ich hatte mir dann schon irgendwie gedacht, naja, es muss jetzt Jon Snow, wäre jetzt irgendwie der, ist jetzt der obvious Candidate, um den Night King abzumurksen, aber ich fand es dann, also sie war immer so auf als Geheimfavorit auf meiner Liste und dann benutzt sie aber diese Fähigkeiten nicht, sich als, kann sie sich, ich meine, sie müsste sich doch als White Walker verkleiden können oder als Untoter, irgendeine Untote, die halt auch wieder auferstanden ist, sich da das Gesicht klauen. Ich habe auch in diesen vielen Spekulationen oder Ideen oder Vorschlägen, wie man die Serie oder wo man Momente verbessern kann, einen Moment gefunden, der mir sehr gut gefällt, dass sie wie heißt der Typ, der immer wieder auferstanden ist? Beric Dondarrion. Ja, den meine ich. Dass sie ihm quasi den Gnadentod gibt, weil er schwer verletzt ist, dadurch irgendwie, dann kann man diese und dann sein Gesicht verwendet oder sowas. Und da kamen ja dann auch noch irgendwas mit Augenfarben ins Spiel, wo ich mich irgendwann auch völlig ausgeklinkt habe, das zu verstehen, dass sie da irgendwie Brown Eyes, Blue Eyes, Green Eyes oder sowas schließen wird. Und das hätte dann auch irgendwie gepasst, mit ihm den Gnadentod zu geben plus den Night King. Es hätte da auch irgendwie zusammengepasst. Aber ja, dass man, also ich habe dann, sie kam dann, sie ist wohl mutig, sie hat sich natürlich zu einer sehr mutigen, sehr mächtigen Frau und mächtigen Person entwickelt. Das ist sicher eine Konsequenz ihrer Geschichte. Aber ob sie jetzt die logische Kandidatin war oder dass sie wusste, sie kann das schaffen und wie sie es getan hat, hat sie den Move mit dem Dolch schon mal gemacht? Ich weiß es nicht. Also da ist irgendwie der Payoff, da wurde zu viel geplantet und irgendwas anderes hat sich dann aufgelöst. Und irgendwie, da weiß ich jetzt nicht, wie das Ganze zusammen soll mit ihrer ganzen Geschichte, was da jetzt der größere Sinn dahinter war. Aber vielleicht weiß der Simon darüber was. Also ich hätte ja schon mal gesagt, für mich war das so der Snoke-Moment von Westeros, wo nicht nur dadurch, dass der Night King so erstmal so aufgebaut wurde, sondern natürlich eben die ganze Mythologie drumherum, ist er eigentlich dieser große Feind, der in der Religion des Lord of Light aufgebaut wird, der große andere, The Long Night, die besiegt werden muss, also das Gegenüber von Azor Ahai, dem ausgewählten Prinzen, und so weiter, und wer wird da jetzt dem Einhalt gebieten können, muss man ihm Einhalt gebieten, hat er vielleicht sogar eine eigene Agenda, und für mich war das eigentlich sowieso habe ich die ganze Zeit erwartet, dass er jetzt endlich mal in dieser Folge anfängt zu sprechen. Es gab Szenen, wo er absolut. Danny gegenübersteht, wo er John gegenübersteht, auch am Ende, wenn er Bran gegenübersteht, wo man denkt, jetzt wird er irgendwas sagen und jetzt werden wir endlich mal wissen, was behind Blue Eyes eigentlich abgeht. Aber nichts davon. Er ist einfach nur, er ist kein Charakter gewesen von Anfang an, sondern nur eine Naturkatastrophe, die passiert und die jetzt als Hindernis überwunden werden muss. Und dass man es Arya gibt, war für mich einfach, ja, Fanservice oder nicht Fans, eher so Figurenservice, weil irgendwie hatte man das Gefühl, jetzt hat sie endlich ihre Ausbildung abgeschlossen. Konnte zwar Haus Frey richten, aber danach waren ja irgendwie so die Gegenspieler ausgegangen, weil anscheinend Cersei dann doch jemand anders reserviert blieb und irgendjemand musste sie doch töten. Warum nicht dann einfach den Night King? Sie hat es doch verdient. Warum nicht ihr geben? Auch wenn es einfach für mich auch, ich fand es okay, überraschend, deswegen auch spannend, aber ja. Natürlich halt hat's die ganze Mythologie zerschossen und die ganzen Theorien zerschossen. Und ich frage mich auch einfach, woher zum Henker sie gesprungen kommt in diese Szenerie rein. Außer von der Stunt-Plattform offensichtlich, von der sie kam. Und warum keiner der White Walker, die da so nutzlos rumstehen, das auch irgendwie hat kommen sehen. Weil sie muss eigentlich auf einer Schulter vom White Walker gestanden haben, um von ihm noch mit viel Schmackes diesen Sprung vollziehen zu können. Ja, aber so berührungslos wie in den guten Eastern mit Shaolin-Dings, also diesem einen White Walker verzauselt sie ja ein bisschen die Frisur. Also da war schon ihr Lufthauch. Ja. Sie fanden es halt einfach cool. Also das sagen sie ja, glaube ich, sogar in diesen ne? Genau, sie fanden es einfach cool und sie wollten es Arya einfach geben. Ne, diesen Messermove haben sie vorbereitet. Nur deswegen gab es diesen komischen Sparring-Part mit Brienne im Hof, um halt diesen Messermove vorzuführen. Also da wussten sie es schon. Es gibt andere Vorbereitungsgeschichten, die gehen halt noch weiter zurück. Also im ersten Buch gibt es halt auch schon dieses mit Cirio Forel, dieses Ding und so, ne? Ich habe nach links geguckt, aber rechts gehauen oder so, ne? Also dieses Ablenken mit den Augen. Aber das wird, muss in den Büchern anders sein, weil es den Night King überhaupt nicht gibt. Ja. Ne? Also das ist, deswegen musste ich eben, als du das gesagt hast, an das Leben des Bryan denken, ne? Dass die ersten Worte, ne? Einfach diese, ich 1000 Jahre schweige Gelübde und jetzt. Ja, jetzt. Ja, so ungefähr. Das kann nur albern sein, wenn er den Mund aufmacht. Und es gibt super Theorien und Gedanken dazu, dass es eben auch ein Stark ist und welcher Stark das ist und welcher Bastard Stark sich darin verbirgt dahinter. Und das ist eigentlich super spannend und ist es halt nicht. Und mach mir hier den Star Wars 8 nicht schlecht, aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich will es ja auch gar nicht schlecht machen, weil ich tatsächlich, ich war ein großer Fan von dieser Wende. Also dann sind wir uns ja einig. Ich bin Star Wars 8, also ich konnte, meine erste Reaktion war, deswegen haben sich die Fans so aufgeregt wegen Star Wars Episode 8, kann ich vielleicht nachvollziehen, aber dann, weil mir das in Star Wars 8 so gut gefallen ist, habe ich das dann auch jetzt hier auch hingenommen. Es sind die schönsten 5 Minuten Star Wars, die ich je hatte, nachdem der Snoke tot ist und man für einen Moment nicht, wenn die beiden dann zusammen gegen diese Palastwache kämpfen und man nicht weiß, was passiert, was soll jetzt eigentlich danach? Machen die jetzt zusammen, wie auch immer? Die schönsten 5 Minuten, weil man keine Ahnung hat, wie es weitergeht. Superschön. Und deswegen war es für mich auch, die ersten 3 Folgen auch am besten, weil ich nach jeder Folge einfach nicht wusste, was passiert jetzt. Also was wird jetzt passieren? Ich habe einfach, es gibt so viele Theorien und viele Vorstellungen und Erwartungen, aber die wurden so kategorisch gebrochen nacheinander, dass ich einfach nicht sagen konnte, was passiert. Und das war natürlich einfach, fand ich ein spannendes Gefühl. Die 3. Folge hatte mich wirklich so weit, wenn jetzt alle draufgehen, dachte ich, ja, ist okay für mich. Okay. Ist so und dann marschiert der Night King einfach weiter noch 3 Folgen bis zu Cersei und keine Ahnung. Ja. Ich hätte es akzeptiert. So gut fand ich es bis dahin, ja. Ja, oder es gibt natürlich einen großen, also Winterfell fällt, es gibt einen großen Retreat vielleicht zu den Iron Islands und Night King wird wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten sein. Arya erledigt, Night King erledigt. Jenny, gibt's für dich eine oder zwei Figuren, wo du sagst, die haben wirklich, wirklich ein schönes Ende gefunden? Also egal ob tot oder lebendig, wo du sagst, das war echt toll, wie der Charakter zu Ende ging? Arya. fand ich sehr schön, wie das mit ihr zu Ende gegangen ist. Ich fand es auch toll, dass sie den Night King getötet hat und ich finde es auch wunderbar, dass diese ganzen Theorien um irgendwelche Fake-Gesichter und dass sie dann um Gottes Willen noch Cersei mit einem falschen Gesicht und was umbringen, alle ins Leere gegangen sind, weil ich wollte, dass ein Mensch ihn tötet und man nicht irgendwie ein White Walker-Kostüm und dann zieht sie der die Maske ab und ich fand schon den Lord of Frey Mord minimal fanservice-ig und deswegen hat es mir gefallen, dass sie da einfach so eine, die filmischste Variante quasi gewählt haben, die natürlich übertrieben ist, aber ich schaue halt auch Wuxia-Filme, ohne mich zu wundern, warum die auf Trampolin rumspringen. und wenn sie da irgendwie schon so viele Folgen in einem furchtbaren Handlungsstrang in Braavos verbringen, dann kann sie wenigstens diese eine Skill, die ich wirklich cool finde, mitbringen, nämlich springen und irgendwelche den Tod selber töten. Also es gibt ja kein besseres Ende im Grunde für sie, dass sie den Tod selber tötet und dann nach dem Töten entsagt, um weiterzureisen. Fand ich sehr stimmig für sie. Ich hoffe nicht, dass sie zur Kolonialherrin wird und hoffe auch, dass sie nicht ab dem Skorbut dann zugrunde geht auf dem Schiff. Das hat mir aber generell gefallen. Also ich mag sie halt einfach sehr als Figur schon immer und ich hatte Probleme mit Braavos und das war dann so ein bisschen die Rettung, auch dass sie nochmal mit dem Hound zusammengekommen ist. Und was mir noch gefallen hat, ist quasi das komplette Gegenteil. Ich war immer ein Jon Snow-Hasser, beziehungsweise eine Jon Snow-Hasserin. Also ich habe bis zu meinem Rewatch konnte ich absolut nichts mit ihm anfangen, auch mit Kit Harington. Und der Rewatch hat mir bei Jon Snow und bei Robb Stark schon ein bisschen geholfen. Also gerade Richard Madden ist bei mir so ein auch als Schauspieler ein bisschen gewachsen, trotz Bodyguard, die ich immer furchtbar finde, die Serie. Jon Snow auch so ein bisschen einfach, also weil Kit Harington so eine undankbare Rolle einfach teilweise hat, wo ihm Leute immer noch sagen, dass er halt keine Ahnung von irgendwas hat und man ihm zustimmen muss. Und ich fand sein Ende, auch sein Ende mit Danny, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es super, dass er nicht zum traditionellen Fantasy-Helden stilisiert wurde. Davor hatte ich sehr Angst, dass sie da diesen ganzen Fanträumen nachgeben und ihm um Gottes Willen am Ende noch auf den Thron setzen, den, wenn wir schon von Unfähigkeit in der militärischen Strategie gesprochen haben, da muss man ja auch John nennen, also es geht ja gar nicht. Als Ersten. Ich konnte nie verstehen, warum Leute in Gruppen größer als 10 Wildlings ihm irgendwie folgen. Und insofern war es schön, dass er auch dann nicht nur in der langen Nacht, sondern dann eben auch in der Schlacht um King's Landing wirklich ein Nebendarsteller war. Und sein einer großer Moment quasi eine noch schlimmere Reproduktion des Todes von Ygritte wurde, also dass er wieder indirekt auch am Tod seiner großen Liebe irgendwie mit verantwortlich ist. Ich mochte es auch sehr, wie das so völlig melodramatisch überstilisiert wurde, wie er sie umgebracht hat. Das war ja wirklich schon klischeehaft, aber das fand ich wirklich schön, wie sie das gemacht haben. Und das letzte Bild der Serie, muss ich sagen, das hat mich wirklich, das hat mich richtig berührt. Mhm. Also ich meine jetzt nicht die Stark-Montage an sich, die mag ich prinzipiell, aber dieses letzte Bild, wo sie in die Wälder, in den Norden hinausziehen, man weiß nicht, was kommt, aber man hat so die Ahnung, es ist mindestens besser als das, was wir in der ersten Folge gesehen haben. Das, was auch immer man über die 8. Staffel sagt, fand ich mal einfach ein perfektes Ende, auch für John, aber auch für die Serie an sich, für mich. Also weil es eben nicht komplett abgeschlossen, nicht alles ist bis zum Ende tot erklärt. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Offenheit. Aha. Okay. Ich hatte jetzt gehofft, wir auf ein paar Nebencharaktere dich hinzudrängen mit meiner Frage, wer besonders gut. Aber ich werde das einfach weiterreichen an den Jens. Wer hat dir besonders gut? Das Ende, von dem ich was mir sehr gut gefallen hat, war das von Brienne. Mhm. Weil sie ist der erste weibliche Chef der Kingsguard. Und es gibt keine bessere Person, keinen besseren Ritterin für diesen Job. Und die Art und Weise, wie sie die Geschichte von Jaime aufschreibt, ist einfach sehr schön. Und auch das Naheliegende, dass sie Podrick zum Ritter gemacht hat, auch wie schon von Fans vermutet wurde. Zum obersten Stuhlschieber nämlich. Und auch, dass Sansa Königin geworden ist, finde ich sehr schlüssig und schön. Wobei ich gedacht habe, dass es bei der von Joffrey versehentlich arrangierten Ehe tatsächlich bleibt. Also dass Tyrion und sie die Häuser quasi vereinen und zusammenführen, weil es ja auch von Ned und Caitlin erzählt doch auch mal von der arrangierten Ehe, dass am Anfang eben keine Liebe da war und dass das erst gewachsen ist. Und ich dachte, das wiederholt sich quasi nochmal mit Tyrion und Sansa. Aber wie auch immer, ich war mit Brienne und Sansa einfach sehr zufrieden. Und auch, dass Jon im Norden landet, nördlich der Mauer, auch damit kann ich gut leben, fand ich auch schön. Und auch, dass Arya von ihrer Killer-Mentalität wegkommt und sich neuen Dingen öffnet, fand ich schön. Hat Brienne nicht ein bisschen Geschichtsfälschung betrieben oder so? Hast du den Text analysiert, was sie da geschrieben hat? ob nicht ein bisschen Blondwashing der Geschichte passiert ist? Jein, also es gibt den Krampf davor. Also wer immer das davor geschrieben hat, ich glaube, da stand was zu Tyrion, ne, dass der halt der Mörder von Joffrey gewesen wäre und ihn vergiftet hat. Also das, aber Brienne weiß es nicht besser. Mhm. Oder vielleicht noch nicht, keine Ahnung. Aber es unterstreicht halt einfach dieses, die Überlebenden oder die Gewinner der Geschichte schreiben die Geschichte. Und das ist ihre Sache, wie es sie erinnert und interpretiert wird. Und das ist schön, dass es das so in die Serie geschafft hat und auf diese sympathische Art und gleichzeitig komplett vergeigt, wie mit dieser Titelgebung A Song of Ice and Fire zu einem Buch, in dem Tyrion nicht vorkommt, ist so ein schlechter Gag und so quatschig. Ach, ja, dass es weh tut. Ich meine, Tyrion hat ja immer noch das wunderbare Theaterstück The Bloody Hand, das seine Taten festgehalten hat. Ganz wird er ja nicht verschwinden aus dem kulturellen Gedächtnis, wenn auch dann nur in dieser verzerrten Form erinnert. Und er hat ja Jahrzehnte als Hand noch vor sich, also er kann seine Geschichte noch schreiben. Ja, eben. Seine bisherige Geschichte war ja nicht unbedingt glücklich, wenn man so will, nicht? Also, nein. Ja. Für mich die beiden besten abgeschlossenen Geschichten, mein absoluter Liebling seit ever, Jorah. Ich finde, der hat ein wunderbares Ende bekommen, das stimmt, ja. Auch dem Charakter, was der Charakter durchgemacht hat. Ich meine, da gab es halt diese Blitzheilung von seiner Schuppenflechte, aber ansonsten, und er war dann auch ein bisschen schnell unterwegs wieder, wie alle anderen, aber im Großen und Ganzen ein Schauspieler, den ich sehr schätze, der eine tolle Rolle gespielt hat und auch ein verdientes Ende bekommen. Und ein anderer Charakter, den ich wo ich finde, dass der obwohl kampfästhetisch und auch wieder militärstrategisch und so weiter, das ein bisschen sinnlos war alles, aber Theons Heldentat, wenn man so will, am Schluss, seine bewusste Entscheidung, ich verteidige einen Stark, ich verteidige auch Winterfell nochmal, dass ich mal eingenommen habe. Also das wären vielleicht ein paar plakative Sätze noch gesagt, auch wie Bran ihm dann vergibt und ihn zum Bruder ernennt. Das mag vielleicht nicht die allerbeste Schreibe sein, aber für mich eine tolle Entwicklung und also eine Endentwicklung für diesen Charakter Theon, der ja auch genauso wie Sansa einiges durchgemacht hat. Und ich war es dann halt ein bisschen sinnlos, wie er auf den Ding gestürmt ist und dann draufgegangen ist, aber dass er das nicht überlebt, also die Quoten standen nicht gut. Und da bin ich aber insgesamt sehr zufrieden mit seinem Character-Arc, wie das zu Ende gegangen ist. Stimmt ihr mir dazu mit den beiden oder habt ihr noch Ergänzungen? Hot Pie. Hot Pie, ganz klar. Ich würde auch auf jeden Fall zustimmen mit Theon. Also generell, man hat ja eigentlich das Schlimmste erwartet in dieser Staffel. Also man hat das Gefühl gehabt, die Staffel 7, das haben doch zu viele Hauptfiguren überlebt. Jetzt muss es doch mal arg reduziert und gekürzt werden. Und es sah ja auch in The Long Night so aus, als ob das, also nach Folge 2 war es eigentlich klar, wir müssen uns von der Hälfte des Castes verabschieden. Und dann ist es doch nicht passiert. Aber die sich verabschiedet haben, die haben halt alle ihren Herr-der-Ringe-Moment-Todesszene bekommen, wo kein Tod irgendwie sinnlos umsonst oder einfach nur brutal, weil einfach so willkürlich passierte, sondern mit einer solchen Aufmerksamkeit und so einer Poetik sozusagen, um wirklich diese Geschichten, ihre Lebensgeschichten rund zu machen, das ist schon sehr im Vergleich zum Rest der Serie, den vorherigen Staffeln, doch sehr nachsichtig gewesen ist. Aber man gönnt es ihnen irgendwann auch. Also ich habe es Theon auf jeden Fall gegönnt und Jorah auch. Was mich bei der Brienne-Entwicklung nur ein bisschen gestört hat, ich fand auch, sie hatte, also gerade die, wenn sie von Jaime zur Ritter geschlagen wird, war einfach einer der besten Momente in dieser ganzen Staffel. Für mich immer noch einer der bewegendsten Momente irgendwie dieser ganzen Staffel gewesen. Diese Gespräche an dem Feuer und dann dieser Moment, das war für mich wirklich eigentlich eines der großen emotionalen Highlights einfach. Und dann tut es mir so leid, dass in der vierten Folge sie dann diese Liebesnacht mit Jamie hat, die irgendwie für mich ihre Beziehung auch ein wenig ruiniert oder kaputt gemacht hat auch. Oder halt irgendwie, ja, auf dieser fast schon platte Ebene der Sexualität heruntergestuft hat. Ja. Und dann natürlich muss er gehen und dann hat sie dann noch ihre traurige Frau weint bei Abschiedsszene, wo es halt auch so ein, ja, das wird ihr nicht so ganz gerecht, aber das Ende natürlich als Kingsguard, das ist ihr gerecht. Ja, also es war wirklich völlig unnötig, weil ich hätte es akzeptiert, wenn die beiden eine Beziehung geführt hätten und sich Jaime halt komplett von Cersei abgewandt hätte, wo wir uns alle unser Hab und Gut drauf verwettet hätten, dass das nicht passiert wäre. Aber ich hätte es akzeptiert. Hier ist es halt so, dass das zum einen, sie saßen da beisammen, sie witzeln über Jungfräulichkeit und trinken und es wird irgendwie herumgehurt, irgendwie rundherum und es ist irgendwie diese sexuelle Spannung in der Luft und jetzt erwartest, das war dann auch Fanservice, das aber Fan-Disservice war, dass die beiden in die Kiste springen. Und danach könntest du jetzt natürlich, hätte ich eine zweite Variante akzeptiert, nämlich dass Brienne sämtliche wohligen oder guten, positiven Gefühle, die sie für Jamie hat, danach zur Seite schiebt und eben nicht seine Geschichte nochmal umschreibt und dann eben nicht mehr ihm die Freundschaft beendet ist einfach, weil du sagst, hey, Friendship over. Das geht einfach nicht. Also das wäre auch eine Variante gewesen. Yeah. Ich finde die Variante, die sie genommen haben, die worst option. Die ist sehr holprig, sehr unnötig, also so eine unnötige Schwankung reingebracht, ja. Finde ich auch. Eine Figur, die auch, finde ich, ein gutes Ende genommen hat. Eine Figur, die ich auch einfach immer wieder einfach irgendwie sehr gemocht habe von Anfang an, auch in den Büchern. Es war Sir Davos. Der, fand ich, auch schöne Momente hatte wieder auch in der zweiten Folge. Wenn ausgerechnet er immer diesen kleinen, starken Mädchenfiguren begegnet. Sei es Lady Lyanna Mormont, die er kurz miterlebt, oder sei es, als er die Waffen austeilt, auch ein forsches Mädchen mit auch noch natürlich so einer vernarbten Gesicht, was natürlich ganz klar Shireen Verweis ist, die dann auch lieber kämpfen möchte und er sie dann überzeugt, Jilly sie das Mädchen überzeugt, in den Katakomben zu kämpfen sozusagen. Und dann auch noch in der dritten Folge auch noch zusieht, wie Arya sich behauptet gegen diese ganzen Untoten. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Also dass immer diese Shireen, das Shireen für ihn dann auch irgendwie, glaube ich, immer auch gegenwärtig gewesen ist. Und er obwohl er einfach wirklich sagt, er ist der schlechteste Kämpfer unter der Sonne, ist irgendwie schafft er die größten Schlachten der ganzen Serie, ohne einen Kratzer zu bestehen. Und noch dazu als Seebär, der an Land. Ja, genau. Sagt er das nicht ganz irgendwann einmal, dass er nicht zu gebrauchen ist an Land? Das ist wirklich der Fish out of water, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich. Vielleicht darf ich noch einen kurzen Rückbezug machen. Ich fand ein Video, das ich gesehen habe, das sich mit dem Wahnsinn von Danny beschäftigt hat. Die haben da einen Punkt reingebracht, den ich nicht nur aus dem Buch, wo sie sehr viel Buchinfo eingepackt haben, aber was auch in der Serie relativ gut zu sehen ist. Wenn einer irgendwie das Recht hat, wahnsinnig zu werden, dann ist es eigentlich Davos, was dem alles widerfahren ist. Und ich meine, in der Serie ist es die Verbrennung von dem Mädchen und jetzt eben auch, weil du hast gerade eine Reihe von Mädchen aufgezählt, die mit Ausnahme von Arya nachher alle tot sind. Und sein Sohn, der auch schon stirbt in der zweiten Staffel, vor seinen Augen auch verbrannt, durch Wildfire auch noch. Mhm. Ah, stimmt. Ja, genau. Und dann ist es ja im Buch, glaube ich, dürfte es noch mehr Backstory geben, noch viel Tragik und natürlich noch mehr tote Söhne, ja. Noch mehr tote Kinder. Also ganz, ganz spannend, dass er so eine absolut positive Figur eigentlich immer bleibt und immer eine Voice of Reason und eine positive Stimme immer bleibt und am Schluss dann auch als quasi Analphabet dann irgendwie befördert wird und einen Aufstieg macht, den er sich sehr verdient hat oder nicht mehr Analphabet. Zum Lord of Grammar. Lord oder Master of Ships und so. Ja. Also genau. Und das war eben so eine Sache, wo sagen könnten, naja, eigentlich hätte der wahnsinnig werden sollen. Ja, das war für mich ein Charakter, der auch eigentlich wie Stannis. Ich war froh, dass er auch am Leben bleibt, aber ich hätte mir auch eigentlich vorstellen können, dass der als einer der ersten gedroppt wird. Und eine Figur fand ich, der man auch sehr viel Unrecht getan hat in dieser Staffel, das war Varys. Oh ja, da wollte ich auch gerade überleiten. Ihr seid super. Ja, wozu moderiere ich eigentlich? Ja. Da übergeben wir aber gleich wieder an die Jenny. Ja. Ich springe Varys heraus wie Arya mit meinen Fragen. Sorry. Ja, nee. Ach. Na, ich fand es schön, dass Sie sich überhaupt daran erinnert haben, dass er existiert. Also er war ja, glaube ich, in der Folge relevant, wo Danny in Westeros überhaupt gelandet ist. Und da hatten sie das Gespräch vor dem Kartentisch und diese, was dann ja später natürlich wieder aufgenommen wird, dass er ihr nicht in blinder Loyalität in jeden Aschehaufen hineinfolgen wird und dass sie dann auch entsprechende Konsequenzen ziehen würde für Illoyalität. Und dass eine Staffel später wird das ja dann alles wieder aufgenommen. Ja, also ich glaube, bei Varys hat sich einfach gezeigt, dass sie zwar die durchaus nachvollziehbar Ideen für ihn haben, aber zum Beispiel in den Dialogen nicht mehr hinterherkommen. Also ich weiß dann auch nicht, woran es liegt und ich möchte da auch nicht drüber spekulieren, aber wenn man sich anschaut, wie er halt früher mit Littlefinger in den auch extra für die Serie geschriebenen Dialogen geredet hat, im Vergleich zu diesen also redundanten im Prinzip Gespräch, was er mit Tyrion hat, weil das hat man ja zweimal hintereinander ein Gespräch, das minimal variiert wird in einer Serie, wo so wenig Zeit vorhanden ist. Das fand ich sehr seltsam, dass sie die beiden Gespräche so ähnlich lagern, ähnlich aufgebaut sind und da so minimal Zeit zwischen den beiden Gesprächen vergeht. Klar geht es ja auch um einen Prozess, den anderen zu überzeugen, aber das fand ich halt sehr, also das war einfach schwach für mich. Also ich höre den beiden immer gerne zu und ich höre ihnen lieber zu, als wenn Tyrion, wie in der allerersten Szene der Staffel, dann war es nur benutzt, um halt wieder einen Dick-Joke oder einen Nicht-Dick-Joke, einen Non-Dick-Joke zu machen. Weil das war ja quasi dann seine Funktion am Anfang. Und daher, dem gegenüber war es wiederum eine Steigerung, aber es war halt, also man hat dann ja auch gesehen, wie Conor Film Table Read darauf reagiert hat. Ne? Also da ist irgendwas nicht rund gelaufen und er hat das dann auch für die Kameras entsprechend gespielt. Das wirkt auf mich auch wahnsinnig gespielt, diese Reaktion im Table Read, weil er hat das ja vorher schon gelesen offensichtlich. Kannst du das erklären? Weil ich weiß jetzt nicht, wovon du gerade redest. Ich weiß, was ein Table Read ist, aber was ist passiert? Es gibt ja die Dokumentation The Last Watch, die auf Sky in Deutschland auch lief, wo vor allem auch eher die Nebendarsteller der ganzen Game of Thrones Produktion im Zentrum stehen und weniger Benioff und Weiss. Mhm. Und da gibt es eben auch ein Table-Read, wo man dann zum Beispiel das als den kompletten Cast und ich glaube sogar auch Jerome Flynn und Lena Headey in einem Raum. Aber es war nur ein unscharfes Schämen von Jerome Flynn. Das ist noch was für die Geschichtsbücher oder die Anwälte, je nachdem. Und die sitzen da und man sieht eben zum Beispiel, wie sie das Drehbuch durchgehen und Brian Cogman da ganz ekstatisch, wie der Erzähler eines Hörbuchs irgendwie Story vorliest und wie Kit Harington hat mitbekommt, dass er Danny töten muss und wie Emilia Clarke ihn anschaut und sagt, ja, ich hab's gewusst und ja, es wird wehtun und ich grinse jetzt, weil Emilia Clarke eigentlich immer außerhalb des Sets am meisten Spaß macht in Interviews. Und dann gibt's eben die Szene, wo Conor Phil quasi seinen letzten Satz sagt und Daenerys ihn dann mehr oder weniger verbrennen lässt. Und er sagt das so und ist super emotional und spielt das auch wie richtig wie Varys. Also die sind da richtig in der Stimme ihrer Figuren drin an dem Tisch. Und dann wirft er so das Drehbuch so weg, weil sein Part ist ja jetzt vorbei, ne? Aber so als einziger. Und dann sieht man noch, wie, glaube ich, ist Gwendolyn Christie oder Lena Headey, irgendjemand von beiden sitzt neben ihm und nimmt ihn noch, tätschelt ihm noch so den Arm und er ist irgendwie, naja, er ist emotional, okay. Aber auf mich wirkt es halt wie so ein Schauspieler, der emotional spielt. Mhm. Und dann hat er ja darüber hinaus noch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass er sehr unzufrieden ist, wie sie mit seinem Charakter umgegangen sind in den letzten beiden Staffeln, was ich auch nachvollziehen kann. All das von angestellt, muss ich sagen, dass ich trotzdem bestimmte Varys-Momente sehr mochte in der Staffel. Ich mochte vor allem die Szene, wo er eigentlich jetzt auch nichts groß zu sagen hat, aber die Szene, wo er sieht, wie Danny auf die Party in Winterfell reagiert, ist eine meiner liebsten Szenen der ganzen Staffel. Wo bei der Staffel, und das gehört auch zu dieser Verdichtung, die mir gefällt, halt viel über Blickkonstruktion erzählt wird und das wesentlich effektiver als in irgendwelchen redundanten Dialogen, die im Schatten von größeren Dialogen aus früheren Staffeln stehen. Und das war eine meiner liebsten Szenen, wo ich mehr über Danny verstanden habe als in vielen anderen Staffeln davor, wo sie irgendwie in der Wüste rumsteht. Ne? Aber schaut er sie an oder war er der Einzige, der gesehen hat, dass da ein Starbucks-Becher herumsteht? Und sich gewundert hat. Es war nur ein Kaffeebecher. Whatever. Ja. Nee, aber er hat als Einziger auch, oder ja, er hat auch ihrem Vater schon gedient. Und insofern dachte er, oh, ups, den Blick habe ich schon mal gesehen. Ja. Das ist nicht gut. Und da gehe ich lieber mal mit raus und vielleicht gleich ganz aus Westeros raus. Darf ich ganz kurz noch eine Sache einwerfen, bevor du gleich, weil Varys war ja auch immer einer deiner Favorites, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Darf ich kurz einwerfen, diese Off-Geschichte, also de facto im Off passierte Mordversuch von ihm? Den fand ich aber eigentlich sehr nett. Ja, okay, lass das nicht unerwähnt, Jens, wenn du jetzt drauf eingehst. Das sei nochmal gesagt, also ich mochte nicht, wie sie seinen Verrat hergeleitet haben. Mhm. Das war für mich alles zu offensichtlich und Teil dieses, wir können nicht mehr durch die Blume reden, sondern müssen alles auf den Tisch legen. Und das, damit hatte ich schon meine Probleme, aber dass er da wieder die kleinen Vögelchen für sich benutzt, um seine Ziele durchzusetzen, das zeigt ja auch, also das hat mir auch insofern gefallen, als es man kann es einerseits leicht übersehen und andererseits bringt das so ein bisschen eine Schärfe zu seinem Charakter zurück, die er verloren hat, seit den ersten Staffeln, wo er wesentlich rücksichtsloser wirkte als jetzt zuletzt, wo er immer so der nette die nette Bonmot-Fabrik irgendwie war. Und das hat mir am Ende schon gefallen. Ich mochte auch seine Todesszene. Wie der Kopf des Drachen aus dem Dunkeln auftaucht. Das war. Genau, das war ganz toll. Mhm. Das war das erste Mal, dass irgendwie die Symbolik Drache hinter Danny irgendwie funktioniert hat. So quasi, ich habe mein Gesicht ist zu sehen und über mir taucht jetzt das größere Gesicht auf. Und dann hatten wir ja später noch die Szene mit den Flügeln, wo sie ist der Drache und so. Ja, die natürlich also wirklich wunderschöne Bilder sind. Aber ich fand die Szene, mich hat sie eher enttäuscht. Muss ich sagen. Also weil es einfach Einfach weil Varys sich so dumm angestellt hat, diesen Verrat so offensichtlich irgendwie durchzuführen, dass man sich, also er würde es nie so, wenn er jetzt wirklich überzeugt ist, dass sie nicht die Richtige ist, dann hätte er auch um Gottes Willen viel besser gehandelt und effektiver gehandelt und vor allem so gehandelt, dass er nicht dabei sofort aufgedeckt wird und dass seine Pläne scheitern. Und ebenso wenig war ich sehr enttäuscht von Tyrion, dass er ihn da so leicht ans Messer liefert. Zwar mit Gewissensbissen, die er so formuliert, aber die nicht wirklich so zu spüren sind, weil er, ich meine, Varys hat auch eigentlich seine Pläne aufs Spiel gesetzt, dadurch, dass er Tyrion hat laufen lassen. Obwohl er schon Eddard Stark hat sterben lassen. Und jetzt konnte er aber Tyrion nicht sterben lassen, weil er einfach befreundet war. Das war so ein schönes, also auch so ein sehr schön inszenierte Moment in der vierten Staffel am Ende in der Folge The Children, wenn er Tyrion zum Schiff bringt und klar wird, Tyrion hat was angestellt, Varys will zurückgehen, man hört nur die Glocken läuten von King's Landing und er weiß, okay, das war jetzt was Schlimmes und er geht einfach sofort wieder mit Tyrion aufs Schiff und weiß, jetzt muss ich improvisieren und alles über den Haufen werfen. Also er hat so viel gegeben für Tyrion und Tyrion verrät ihn einfach so an Dany, gibt ihm nicht mal die Chance, ihm sozusagen eine Flucht zu ermöglichen oder einen Vorsprung oder eine Warnung. Das war schon einfach irgendwie sehr enttäuschend. Ja. Und sehr einfach ein Letdown, auch eine so clevere Figur. Hat mich an Doran Martell erinnert, wie unrühmlich er einfach aus dem Verkehr gezogen wurde. Ähnlich war es auch mit Varys, einer der größten und gerissensten Player überhaupt. Ja, kann ich nur unterschreiben, was auch dazu passt, wie Littlefinger verschwunden ist, weil eigentlich, also ich glaube, in den Büchern wird es wirklich so laufen, also es sind immer noch Littlefinger und Varys, die beiden Player, die ein bisschen gegeneinander spielen und ihre Figuren in strategische Positionen bringen. Bei Littlefinger ist es halt Sansa und bei Varys ist es halt nicht Dany, sondern der Fake Aegon. Dessen ganze Ausbildung, dessen ganzes Leben er orchestriert hat aus dem Off, zusammen mit Illyrio. Illyrio. Genau, danke. Und das ist eigentlich ihr Game. Und also wahrscheinlich wird Varys auch tatsächlich von Dany dann verbrannt, aber eben weil er auf der falschen Seite stand und nicht auf ihre. Und das ergibt dann auch sofort mehr Sinn. Und da der Darsteller von Varys ist Buchleser und ist halt schon, hat die und die genervt, wann immer er kam, aber in den Büchern steht. Und das wollten die wohl nie hören. Und das merkt man weder von ihm noch von anderen, die in den Bücher anfingen, die Bücher zu lesen. Auch Nikolai Coster-Waldau hat sich wohl ab nach der vierten Staffel mit Fragen an die Showrunner gewandt, warum seine Figur dieses oder jenes tut. Und die Antworten waren wohl nicht so überzeugend. Also da hinter den Kulissen ist schon einiges passiert, was man so ein bisschen dieser schönen Doku entnehmen kann. Nicht nur diesen Table Read, sondern auch den anderen Making-of-Dingern, die im Netz sind, wo es auch diesen schönen Moment gibt, wo Kit Harington so angepisst ist, dass er es halt nicht war, der Arya, der den Night King platt macht, sondern Arya. Das ist auch sehr schön. Also wo die Dynamiken, der dynamische Prozess so einer Film- oder Fernsehproduktion mal durchschimmert, ist einfach schön, dass es dieses Material gibt und dass man an dem auch teilhaben kann, weil es fast emotionaler ist als die Serie selber, wenn sie so viele Dinger vergeigt. Ich hätte noch eine Frage oder Hilfegesuch zu den Tolkien-Parallelen, die sich so ein bisschen aufgetan haben. Die Frage, die ich gerne noch in den Raum stellen würde, ist zu diesen Tolkien-Parallelen, die sich zu rund um Dany, John und den Ring beziehungsweise Thron anbieten. Und zwar, also wenn der Thron quasi wie der Ring ist, der eben geschmiedet und geschmolzen wird jetzt im Drachenfeuer, und bei John bieten sich ja auch ein bisschen Parallelen zu Frodo an, ne? Also so wie Frodo recht früh verwundet ist, so ist auch John halt dann halt getötet und wieder aufgewacht. Nie wieder ganz der Alte, hat eben kein richtiges Zuhause mehr, in das er zurückkehren kann. Mhm. Hat seine Bastard-Identität, die er wear it like armor, ne? Was im Tyrion zu Anfang rät, hat und ist das Shield that guards the realms of men. Also da ist John Frodo in der Geschichte und ist das, macht es dann wirklich Danny zu Gollum? Also sie ist ja so besessen von dem Thron, weil sie immer wieder sagt, und so, ne, der Thron ist mein Geburtsrecht, und wer ist wer? Ich würde aber, entweder würde ich sagen, Danny ist Isildur, vielleicht mehr, weil wir natürlich bei Isildur auch gute Absichten oder auch der Drang, Gutes zu tun und gute Herrscher zu sein, auch noch vorhanden ist, aber einfach diese Macht, die er auch selber benutzt und diese Macht ihn einfach korrumpiert. Also das wäre so mein erster Gedanke gewesen. Oder vielleicht ist Danny auch... Boromir ist sie nicht. Boromir war ja, wie wir herausgefunden haben, eigentlich Theon, der den Reverse Boromir gemacht hat, dem er die Pfeile austeilt, statt einsteckt, und dann wie sein Ziehvater Sean Bean Eddard Stark dann doch Kopf und Kragen riskiert. Und die paar Sekunden kauft, die Arya für ihren Anlauf braucht. Genau, eben. Es war ein langer Anlauf. Schwierig. Ne, also, ja, weil da steckt was drin. Also Drogon spielt ja auch noch eine Rolle dabei. Ne? Also weil mit diesem Wargen, wie auch immer, oder ist man ein Drachenreiter ist, dann verbindet ein oder geht ein Teil der Persönlichkeit auf diesen Drachen oder den Wolf über. Insofern ist es vielleicht auch Danny, die nach ihrem Tod, der Rest Danny in Drogon, der den Thron schmilzt, der eigentlich für ihren Tod verantwortlich ist, diese Sucht oder der Machthunger. Ja, ja. Das ist alles so unklar ein bisschen. Aber ich fand, also auch gerade dieser Moment, wenn Drogon den Thron einschmilzt, war auch für mich so ein kathartischer Moment. Also auch so ein der kausale Höhepunkt der Serie eigentlich gewesen, auf jeden Fall. Den ich ja auch von Anfang an noch haben wollte. Also das scheußliche Ding muss weg, weil, also es ist natürlich klar, dass wenn der Thron verschwindet, verschwindet natürlich nicht diese Macht, aber es verschwindet eine ganze Mentalität, diese Macht nämlich zu erobern zu wollen, an sich reißen zu wollen, wie sie Aegon der Eroberer auch getan hat. Es ist ein Symbol der Unterdrückung gewesen, weil es halt die zerschmolzenen Schwerter der besiegten Feinde war. Und Macht eben nicht gesehen wird als Werkzeug zu dienen, sondern halt eben zu herrschen und zu unterjochen. Und genau das ist der Unterschied, den auch Danny und John halt in dieser Staffel sehr offensichtlich getrennt hat, also oder wie sie sehr offensichtlich in Szene gesetzt wurden, dass John das Knie beugt, um seine Leute zu retten, und Danny das aber nicht machen würde, weil sie an dieser Macht festhält, weil sie auch nichts anderes gelernt hat, als das letztendlich, wie Cersei auch schon Littlefinger beigebracht hat in Staffel 2, Staffel 2, Power is Power. Und Macht ist einfach, wer die Macht ausübt, behält sie, und wir müssen sie so lange inhalten, bis wirklich die neue Weltordnung da ist, und dann kann man vielleicht da mal die Gnade zeigen. Ich finde das ja ganz schön, was ihr da redet, aber unterm Strich bleibt dann halt, dass wir nicht wirklich genau darüber informiert sind, was Drachen eigentlich, also wie sentient Drachen eigentlich wirklich sind. Und hier diese, den huste ich jetzt nicht weg, weil der ist auch ein Targaryen und ein Drachenreiter und der hat mich schon mal gestreichelt, oder der Thron, und ja, der hat lauter Pointy Ends und wahrscheinlich hat sie sich daran aufgeschnitten und deswegen schmelzt sich den Thron nieder. Und dieser, also ich hätte es dann schon gut gefunden, wenn Danny als die absolut gute die Schlacht ist gewonnen, die, von mir aus ist die Red Keep zerstört und sie steht dann nach oben und das Volk schaut hinauf und sie schmilzt diesen Thron oder sie führt nachher irgendeine Vorführung durch und zerstört das Rad oder in dem Fall halt den Thron. Das hätte ich dann verstanden, aber hier ist jetzt dann doch die Herleitung, die ihr hier betreibt, für mich auch, hier wählen wir wieder die Ankerpunkte, muss ich persönlich für mich sagen. Ich hätte auch eher erwartet oder gehofft, dass Danny den Thron einschmilzt. Dass die das noch als eine bewusste Tat tut und dann meinetwegen diese bekloppte Rede hält. Also dieses ganze Break the Wheel ist sowieso eine Erfindung von D&D, die ist ja nicht von Martin. Aber ist es uns halt schuldig geblieben worden, wie das denn funktionieren soll mit dem gebrochenen Rad, was dann kommt. Das stimmt, aber ich fand in ihrer letzten Ansprache vielleicht doch deutlich. Also, weil ich zum ersten Mal dann, also für mich wurde es zum ersten Mal klarer, dass sie damit einfach wirklich meint, ich mache hier einfach alles platt. Ich werde einfach jeden zerstören, der dieser alten Ordnung angehörte, der an ihr festhält, der meinen Machtanspruch damit natürlich auch unterwandert. Ich werde jetzt das Land so lange befrieden, also das Rad, das unterjocht und zerstört, wie die Sklavenmeister selber eigentlich. Also ich werde einfach jeden hier kreuzigen und verbrennen, bis keiner mehr übrig ist. Bis wir wieder alle Fußgänger sind. Ja, genau. Die Herr der Ringe-Parallele in dem Fall wäre ja eigentlich, als hätte einer von den depperten Adlern den Ring irgendwo aufgeklaubt und halt zufällig in den Ding geschmissen. Oder? Ich meine, weil das ist ja jetzt auch irgendwie eigentlich eine sehr... Also auch hier wieder das Wort Agency, das wir diesem Drachen zugestehen, ja, dass der ein Akteur ist, der tatsächlich Entscheidungen trifft und so weiter. Und das war einfach nicht gegeben. Und dann, das ist halt wie bei den, also er kann schon einiges, aber eben das wurde nicht so wirklich erklärt. Und hat ihm Danny irgendwie gut zugeredet in den Jahren davor, dass dieser Iron Throne weg muss. Und also das sind alles so Dinge, ja, wo ich jetzt die Herr der Ringe Parallelen enden wollen sehen würde. Also es wird halt ein Objekt zerstört durch Hitze. Die Hitze, die sie erzeugt hat. Aber vielleicht sieht die Jenny das anders. Also ich brauche da keine Erklärung, ehrlich gesagt, weil man hat in früheren Staffeln schon gesehen, dass die Drachen zumindest andersweise verstehen, was zwischen den Menschen vor sich geht. Also wo Tyrion zu denen in diesen Keller kommt und sie befreit und so. Dass sie in John irgendetwas ansatzweise Verwandtes wiedererkennen, das reicht mir ehrlich gesagt auch als Erklärung dafür, dass er ihn nicht umbringt. Ob er jetzt bewusst den Thron zerstört hat, würde ich ehrlich gesagt gar nicht reininterpretieren wollen. Ich glaube, das war eher sowas, so eine menschliche Bewegung, die auf das Tier übertragen wurde, so denkt dann sich wahrscheinlich ein Autor, das ist wie jemand, der wie in Point Break, ist es Point Break? Ja, mit Keanu Reeves und Patrick Swayze, wo Keanu Reeves am liebsten eigentlich Patrick Swayze, glaube ich, erschießen müsste oder ihn hinterherjagen müsste und dann schießt er halt in den Himmel. Ne? Also das ist so ein klassischer Filmmoment, der sich da wiederfindet. Und ich würde da ehrlich gesagt, was nicht Text ist, ist nicht da. Also da kann man jetzt aus den Büchern und aus der Mythologie so viel ziehen, wie man will, aber in der Serie ist es nicht da. Und das finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlimm. Man muss ja sagen, ich habe das Drogon ja pustet ja zweimal Feuer. Das erste Mal Feuer ist das Wutfeuer, das ist der Point-Break-Moment. Ich würde dich jetzt am liebsten platt machen, aber ich kann dich nicht töten, also muss ich mein Feuer irgendwo hinschießen. Und er schießt das Feuer in Richtung Thron. Und dann aber holt er ein zweites Mal Luft und dann zieht er ja gezielt auf den Thron. Also es wirkt wie, das erste Mal ist erstmal sein Entladen und dann wirkte es dann eigentlich so, dadurch, dass er noch mal ein zweites Mal Luft holt und dann gezielt diesen Thron angreift, dass er dann in dem Moment, wo er seine Wut anders kanalisiert hat, dass er dann das realisiert hat, sozusagen, was eigentlich das Objekt seines Zornes sein müsste und wer eigentlich verantwortlich ist für den Tod. Also es wirkt wirklich natürlich so, dass dem Drachen jetzt hier eine unglaubliche Agency und eine größere Geistesschärfe als Tyrion selber zugeordnet wird. Ich finde auch irgendwie, der Drache wirkt als das emotional und auch mentale weit entwickelste Wesen in dieser ganzen Folge. Aber genau, also für mich war es schon auch, also erst war es ungebündelt und dann war das Zweite, das war gezielt. Man hätte ja wohl auch vielleicht die Zeit in Essos ein bisschen für Drachenentwicklung nutzen können, wenn die Drachen dann tatsächlich eine Rolle spielen und Akteure auch sein sollen, was ja völlig okay gewesen wäre. Mich wundert es halt hauptsächlich, dass der überhaupt noch Feuer spucken kann, nachdem der King's Landing sich ziemlich verausgabt haben muss, aber ja. Drachen werden nicht heiser. Free Refill bei Starbucks. Ja, genau. Ja, aber gut, der muss Sodbrennen haben. Ich habe noch folgende Frage. George R. R. Martin, hat er sich wirklich super duper verhalten in der Produktionsgeschichte der Serie? Wir hatten es ganz am Anfang schon ein bisschen erwähnt, aber sollte der nicht irgendwie sein Werk ein bisschen besser hüten? Wir haben vorher gesagt, er war so unzufrieden. Wir haben vorher gesagt, er hat sich, du Jens hast das gesagt, er hat sich nicht wirklich geäußert. Er ist sehr gezielt mit seinem Lob oder mit seinem Herausstreichen von Brian Cogman. Und da, weil ich auch am Anfang erwähnt habe, diesen Harry Potter-Vergleich, den ich schon noch bringen möchte, dieses, man kann ruhig Sachen produzieren, wo die noch gar nicht fertig sind, aber man muss dann halt irgendwie eine gemeinsame Übereinkunft treffen. Entweder man verrät alles oder man schreibt einfach schneller. Ich finde, dass er eigentlich aus diesem Worst-Case-Szenario, ist einfach ein Worst-Case-Szenario für die Autoren der Serie, für Benioff und Weiss, genauso wie für ihn. Aber es ist eigentlich noch das Beste raus geworden, dadurch, dass er spätestens ab dem Moment, wo er auch nicht mehr involviert ist in der Serie als Autor, nicht mehr auch einfach wirklich diese Distanz gewonnen hat, dass er auch für sich wirklich sagt, der Butterfly-Effekt ist jetzt so vorangeschritten, dass die Serie jetzt ein eigenständiges Ding ist. Mhm. Wie viele Kinder hat Scarlett O'Hara, ist dieser Satz, den er immer sagt, kommt drauf an, welche Adaption man betrachtet. Im Film hat sie eine andere Kinderanzahl als in den Büchern von Verwinde verweht. So sieht er das ganze Ding auch. Und so sehe ich das auch, dass es einfach, Game of Thrones ist nicht das Lied von Eis und Feuer mehr. Längst nicht mehr. Und dadurch, dass jetzt zwar das Ende kommt, bei denen es gewisse Überschneidungen und Konkurrenzpunkte gibt, gibt es doch dennoch so viele Lücken, die jetzt auch so retroaktiv man füllen kann, dass man jetzt umso mehr, ich habe jetzt umso mehr Lust auf die Bücher, als ich sie jetzt noch vor ein paar Staffeln hatte, weil ich jetzt unbedingt wissen will, wie Martin das dann hinkriegen möchte. Ich mehr diesen Suspense habe, oder also nicht mehr das Was, sondern eher das Wie vor allem wissen möchte, weil das Wie ist eigentlich immer das gewesen, was Martin auch auszeichnet. Und da finde ich es gar nicht schlecht, dass er wirklich die Serie sich hat entgleisen lassen, denn je mehr sie sich von seinem Buch entfernt, desto besser ist es doch für ihn. Aber er wird halt trotzdem in Verbindung gebracht damit, ne? Also aber auch nicht so sehr, weil er halt wirklich diese Distanz gewonnen hat. Also natürlich halt immer als derjenige, der arme Tropf, auf dessen Buchverlage das basiert, aber er wird doch oft dann auch jetzt in Schutz genommen. Die wird doch so sehr als Feindbild aufgebaut, als die Verunstalter seines Werkes, dass er eigentlich in so einer goldenen Position ist, finde ich. Und glaubt ihr, er ist über diesen Herr der Ringe-Vergleich glücklich? Wie wisst ihr da was, wie er das sieht? War Eis und Feuer immer als Antithese dazu konzipiert? Oder weil mich interessiert, dass das etwas, wo ich meine, ich könnte es auch einfach googeln, aber ich möchte jetzt gern von euch hören, was ihr da seht, und vielleicht interessiert das die Leute auch. Wie wisst ihr da was? Also er ist auf jeden Fall ein großer Tolkien-Fan. Er liest die Bücher auch regelmäßig. Gleichzeitig macht er auch bewusst viele Sachen anders in den Büchern als Tolkien, grenzt sich bewusst von Tolkien ab. Tolkien ist der Mythenerzähler, der sein Fantasywerk halt eben an Sagen aufbaut. Und er ist mehr der Historiker, der an historische Ereignisse versucht, diese fantastische Welt aufzuziehen, in der halt eben nicht alles am Ende Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also für ihn ist natürlich die spannendste Sache eigentlich das, was er sagt, was Tolkien macht, ist, wenn der richtige Mann auf dem Thron sitzt, ist alles super happy, wenn Aragorn am Ende den Thron besteigt, Spoiler, wird, aber kein Spoiler, weil es halt offensichtlich ist, dann ist das Land gerettet und wir haben kein Interesse mehr, was passiert. Martin hat Interesse. Aber Aragorn war sich nicht so schade, das Knie zu beugen. Ja, das stimmt. Also den Hobbits gegenüber halt nicht, aber trotzdem. Weil er natürlich der wahre, der gütige, der gerechte Herrscher ist. So, weil er einfach diese inherently good Jon Snow-Attitüde auch so ein bisschen hat, natürlich. Ja. Und Martin will das aber natürlich nicht verwirklichen in seinen Büchern und will sich auch da bewusst von abgrenzen. Vor allem auch abgrenzen dadurch, dass Helden, wenn sie mal in eine Situation geraten, die sehr brenzlig ausgehen könnte für sie, dass sie da auch um Himmels Willen nicht lebend rauskommen müssen. Mhm. Okay, die nächste Frage ist vielleicht ein halbes Jahrhundert zu früh gestellt, weil wir müssen warten, bis die Bücher fertig sind. Aber glaubt ihr, dass Eis und Feuer auch eine Leitfunktion in der Literatur einnimmt, wie Herr der Ringe? Dass das jetzt irgendeine Art Maßstab ist, an dem alle gemessen werden, die in Zukunft Fantasy schreiben? Das wohl schon auch. Also die Proseminare der nächsten 50 Jahre werden mir da vielleicht recht geben, aber auf jeden Fall so ein unglaubliches großes Ereignis, was Game of Thrones als Serie geworden ist. Also es hat ja den Hype, den es um die Bücher vorher gab, multipliziert ohne Ende. Aber gab es einen Hype oder war das eher dann nur was für Spezialisten und Nerds und Geeks? Ja, für Spezialisten und Nerds, aber jetzt halt wirklich für alle inzwischen. Und dadurch, dass es jetzt so teilweise enttäuschend ist für viele Leute, sind die dadurch erst auf die Bücher aufmerksam geworden. Bei mir war es ja auch die erste Staffel von Game of Thrones, die mich überhaupt zu einem Buchleser gemacht hat. Aber einfach, weil ich nicht so lange warten konnte auf die zweite Staffel. Und dachte halt, wusste halt, meine Güte, wie gut ist das denn adaptiert worden? Also ich war einfach hin und weg und das Gefühl blieb ja vier Staffeln lang und dann wurde es schwierig. Also da ist für mich, glaube ich, kein Zweifel. Also das ist, oder dieser Vergleich, also sobald man von Martin spricht, wird man wahrscheinlich auch von Tolkien sprechen oder jetzt auch umgekehrt, einfach weil es beide Werke gibt. Und Martin hat schon immer gesagt, also dass ihn Tolkien inspiriert hat, und was ihm halt gefehlt hat, war die Frage, was für eine Steuerpolitik wird denn jetzt Aragorn fahren als König? Und das ist halt dieses Wechselspiel zwischen beiden Autoren und beiden Geschichten wird ja das Proseminartum der Zukunft bestimmen. Da will ich gleich nochmal an die Wirtschaftsuniversität, um herauszufinden, was Friends Steuerplan ja, ist. Genau. We will see. Ja. Jenny, was bleibt von der Serie? Oder was hat diese Serie ausgelöst, was vielleicht sogar nachhaltig ist, außer dass wir über Dramaturgie drüber diskutieren in einem größeren Umfeld? Also, was bleibt? Ja, ich würde da auch Matt Solerseits zustimmen, der und ich wollte eigentlich einen ähnlichen Text schreiben und er hat das eingeschrieben, dann habe ich gedacht, nee, jetzt kannst du auch lassen, der geschrieben hat, dass es quasi eine der letzten Serien sein wird, die wir überhaupt zusammenschauen. Also für mich ist es so ein bisschen die erste und letzte Blockbuster-Serie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Serie so in unserem zerfaserten Serienschau-Zeitalter nochmal so einen Rang, so einen Stellenwert übernimmt, weil, und das nehme ich auch immer gern als Beispiel, es ist halt eine der Serien, wo ich, die meine Eltern genauso gespannt schauen halt wie ich und mein Bruder, und die haben auch die Bücher gelesen, und das ist halt so ein Effekt, den haben ja nicht mal die Marvel-Filme gehabt, dass sie so auf die unterschiedlichsten Generationen überspringen konnten. Und man könnte ja eigentlich meinen, dass das MCU, wenn man jetzt so auf die 10 Jahre zurückschaut und die 20 plus X Filme, die es da gab, dass das eigentlich müsste das ja das dominierende kulturelle Produkt unserer Zeit sein. Aber eigentlich ist Game of Thrones da ja viel näher dran, auch näher an sowas wie The Walking Dead, was ja auch sehr viel geschaut wird, aber dann immer noch eine engere Zielgruppe hat als Game of Thrones, würde ich sagen. Und das ist schon so als Phänomen, glaube ich, wird auf Dauer in dieser Form wahrscheinlich unerreicht sein. Es wird immer was anderes geben, was auch groß wird. Das ist sicher keine Frage, aber ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, was für eine Serie das schaffen soll. Selbst diese Herr der Ringe-Serie, da stelle ich mir eigentlich nur eine Katastrophe drunter vor. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja nochmal sowas und dann hat Amazon endlich seine große Leuchtturmserie, von der sie schon so lange träumen, und ich lasse mich da gern von der Zukunft überraschen. Aber dass das eben jetzt auch im linearen Fernsehen passiert ist, das finde ich ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass sowas passieren wird. Weil ich kann mir, also das ist sowas, wo ich denke, dass es, wenn, also so eine Serie kann diesen Effekt eigentlich nur durch lineare Veröffentlichung also durchs lineare Fernsehen, dieses klassische, wir warten noch eine Woche und wir reden dann eine Woche über diese Serie haben, das würde durch ein Netflix-Dumping von Folgen nie funktionieren. Und was dann der Effekt sein könnte, also was ich mir wünschen würde als Effekt, ist, dass sich die Streaming-Anbieter, dass sie das irgendwie wahrnehmen, weil ich dieses Dumpen von Content niemals so einen Hype produzieren kann, wie dieses, man verbringt 10 Wochen oder dann eben nur noch 7 oder 6 Wochen mit so einer Serie gemeinsam. Weil das dieses Problem, was sie noch nicht gelöst haben, wie sie diesen Hype über längere Zeit aufbauen können, über ein Wochenende hinweg, wenn man so will. Das gelingt ja eigentlich nur Hulu, oder ist ihnen zumindest mit der ersten Staffel von Handmaid's Tale gelungen, weil sie es sehr ähnlich gemacht haben. Das erhoffe ich mir irgendwie als Effekt. Was ich mir als problematischen Effekt noch vorstellen kann, ist natürlich, dass Serien damit dann endgültig so diesem 90er Jahre Hollywood Kino irgendwie folgen, also dass es dann wirklich um die Reproduktion von Blockbuster-Spektakel im Fernsehen nur noch geht, und dafür gucke ich halt kein Fernsehen, und das hat für mich auch nur in der letzten Staffel von Game of Thrones funktioniert, als Unterhaltung für 6 Folgen und nicht für davor. Also das war für mich immer das Uninteressanteste an der ganzen Serie. Und da fürchte ich halt, werden viele die falsche Lehre draus ziehen. Dass das dann das ist, was sie aus Game of Thrones mitnehmen. Möglichst viele Millionen reinstecken und Effekte und halbwegs bekannte Gesichter. Und dann wird das schon, weil das hat ja dem Kino jetzt auch nicht unbedingt geholfen in den letzten 20 Jahren. Ja, das waren sehr viele wahre Worte von dir. Jens, gleiche Frage. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also das die einzige oder höchstens die Befürchtung, dass sich das Fantum immer mehr zu dem entwickelt, das Stephen King in Misery beschrieben hat, und man sich Sorgen macht, ob die Petition gegen die irgendwann entführt, damit die es besser schreiben oder irgendwen anders entführen, dass die, was weiß ich, David Lindelof entführen, damit der die 8. Staffel neu schreibt. Also man darf sich nur noch wundern, auf was für bekloppte Ideen die angeblichen Fans noch kommen. Und der Amazon Herr der Ringe Serie kann man nur wünschen, oder man kann sie nur dazu beglückwünschen, dass sie jetzt mit Brian Cogman einen sehr qualifizierten Autoren mit an Bord haben, aber halt auch wieder nicht als Federführenden, sondern wieder als drittes Rad am Wagenfahrrad, als Stützrad. Das ist das Stützrad am dramaturgischen Rad, und das ist nicht gut genug für den guten Mann. Und ich teile die Befürchtung von Jenny, dass es lange keiner Serie wohl gelingen wird, alles richtig zu machen. Dafür sind zu viele Sachen bei Game of Thrones an verschiedenen Stellen verkehrt gemacht worden, sei es von D&D, sei es von Martin, sei es von HBO, sei es von Fans, sei es der Produktionsprozess, der es nicht erlaubt hat, eine Pause einzulegen, weil die Kinderdarsteller zu alt werden, oder es dann doch zu teuer gewesen wäre, die oder digital nicht möglich, sie zu verjüngen. Man sieht es ja gerade bei Scorsese, der mit seinem Irishman für Netflix in die Bredouille kommt, weil die da Schwierigkeiten haben, ihren alten Cast jünger aussehen zu lassen. Da kommt so viel zusammen und man müsste das eigentlich etwas langfristiger planen und nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Rezeption. Also da dieses Bingen und Vollstopfen tut dem Serienkonsum einfach nicht gut. Also war Game of Thrones das echte Peak-TV, also der Gipfel vielleicht. Ja, wir sind schon drüber, ja. Simon? Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also es sind echt zwei sehr, sehr, sehr gute Beobachtungen, die einfach sehr, sehr Sinn machen. Also Game of Thrones wird erst einmal keiner toppen können in der Art und Weise, wie es kulturell einen Impact hinterlassen hat, weltweit auch zu einem popkulturellen Phänomen geworden ist, generationsübergreifend und ja. Und auch diese Ermächtigung des Fans, die Fans sich jetzt immer mehr ihrer Macht bewusst geworden sind und auch ihrer Fähigkeit mit dramaturgisch manchmal soliden, manchmal gefährlichem Halbwissen sich selbst als die besseren Autoren aufschwingen zu können und auch die Empörungshemmschwelle noch mal geringer geworden ist, wenn man es vergleicht. Natürlich hatte schon Lost einen großen Aufschrei gehabt. Lost, fand ich, wäre vielleicht vor Game of Thrones eines der großen Blockbuster-Serien überhaupt gewesen, die auch wirklich als Phänomen den ganzen Globus in den Bann gezogen hat und einfach dazu gebracht hat, drüber zu sprechen, Watercooler-Discussions loszubrechen nach jeder einzelnen Folge, was Game of Thrones auch eben geleistet hat. Was es auch hinterlässt, ist, finde ich, natürlich auch einfach dieser unglaublich spannende und kuriose Fall, der jetzt auch in Pro- oder dann auch Hauptseminaren durchgegangen wird, gerade aus dem Feld der Adaptation Studies, dass wir zum ersten Mal einfach eine Adaption haben, die das Original überholt hat, überschritten hat, zuerst die Geschichte zu Ende erzählt und uns nochmal bewusst vorführt, was für spannende, dynamische Prozesse von Adaption, von Autorschaft, von Teilhabe, auch von Fans hier auch nochmal offenbar werden bei so einem großen Phänomen, dass man sich wirklich, noch genauso wie bei Star Wars, sich man eigentlich am Ende fragt, wem gehört Game of Thrones? Und das hat jetzt auch diese Diskussion um die 8. Staffel, die Petition, die unterschrieben wurde, nochmal sehr deutlich gemacht, dass dieser Prozess noch weiter angehen wird und die Fans immer mehr sich eigentlich als die Besitzer der popkulturellen Eigentümer aufspielen werden. Zum Teil zu Recht, aber zum Teil auch in maßloser Selbstüberschätzung. Und da ist es natürlich schon auch spannend, wie es damit weitergeht und hoffentlich ja, wird es nicht noch krasser. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr jetzt wieder dabei wart. Ich möchte auch noch an der Stelle kurz mal sagen, liebe Hörerinnen der vergangenen Staffeln, die sich zahlreich gemeldet haben, dass wir doch bitte wieder podcasten sollen, möchte ich zum einen sagen, sorry, dass es sich nicht ausging, die ganze Staffel zu begleiten. Wir hatten ja vom Fortsetzung.tv-Team in den letzten Jahren, wir haben uns alle halt einfach ein bisschen weiterentwickelt und es war halt immer ein sehr zeitraubendes Hobby und wir haben Kinder bekommen, Studien abgeschlossen, Ausbildungen abgeschlossen, Jobs begonnen, Jobs beendet, Jobs begonnen und sehr, ja, einfach viele, viele andere Dinge gemacht und es ging sich halt leider einfach nicht aus. Aber ich hoffe, ihr hattet jetzt noch knappe 2,5 Stunden Katharsis, wie der heute schon gefallen ist. Ich bedanke mich bei euch drei, dass ihr Zeit hattet. Jenny ist bei Moviepilot zu finden, haben wir verlinkt. Simon, deine Kritiken haben wir auch verlinkt. Jens, kauft euch ein Kameramann-Abo. Das Mann ist gefallen. Wir sind nur noch Film- und TV-Kamera. Ah, wusste ich nicht. Wir haben ganz viele Links für euch bereitgelegt. Alles, was wir erwähnt haben, von der unsäglichen Petition bis zu den revidierten Schlachtplänen bis zu unseren alten Folgen findet ihr alles in den Links. Vielen Dank und wir hören uns sicher irgendwann wieder. Spätestens zum Spin-off.